WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt sie heute Dominik Josic. Herzlich willkommen. Das alte Jahr hat ja nur noch ein paar Stündchen und bevor wir uns später ganz der Silvesterrührseligkeit hingeben, wollen wir die kommenden knapp 2,5 Stunden noch der Liebe widmen. Genauer gesagt einer Liebe im Italien des 17. Jahrhunderts, einem Liebespaar, das mit einigen Widerständen und Hürden zu kämpfen hat. Lucia und Renzo leben in einem kleinen Städtchen am Comer See. Die beiden lieben sich, da gibt's gar keine Zweifel. Ihre Liebe ist aufrichtig und deshalb würden sie gerne heiraten. Doch sie haben die Rechnung ohne den örtlichen Feudalherrn Don Rodrigo gemacht, der ein Auge auf Lucia geworfen hat und die beiden deshalb verfolgen lässt. Auf ihrer Flucht trennen sich ihre Wege, aber anders als in klassischen Liebesgeschichten dauert es hier lange, bis sie sich wiederfinden. In der Zwischenzeit erfahren wir viel über die Wirren der damaligen Zeit, über die komplexe Klassen- und Ständegesellschaft. Freuen Sie sich auf Die Verlobten, ein wunderbares Liebesabenteuer, basierend auf dem gleichnamigen Klassiker von Alessandro Manzoni, der als Beginn der modernen italienischen Prosa gilt. Geschichte aus dem 17. Jahrhundert nach Alessandro Manzonis I Promessi Sposi. Bearbeitung und revidierte Übersetzung von J. Monika Walter und Wiebeke von Sarah Polsch. Regie Claudia Johanna Leist. Was ich alles gelernt habe, Lucia. Ich habe gelernt, mir die Hitzköpfe anzuschauen, mit denen ich spreche. Ich habe gelernt, keine Volksreden zu halten. Ich habe gelernt, mir keine Schellen an den Fuß zu binden, ohne vorher zu bedenken, wer mich hört. Und ich? Was meinst du, was ich gelernt habe, Renzo? Meinst du, es war ein Fehler, dass ich mich dir versprochen habe? Habe ich damit Unglück herausgefordert? Lucia und Renzo. Die beiden lieben einander. Und ihre Frage ist, wie geht das Leben? Dem wagemutigen, aber unsicheren Renzo rät ein kluger Wirt dies. Den Menschen erkennt man an seinen Taten. Und zu empfehlen ist, beobachten, hinhören und nachdenken, ehe man spricht und handelt. Denn das Leben ist die Probe auf die Worte. Jener Arm des Comer Sees, der zwischen zwei sich fortsetzenden Gebirgsketten nach Süden hin sich erstreckt, buchtenreich dem Vorspringen oder Zurückweichen der Berge folgend, verengt sich fast unversehens und nimmt zwischen einem Vorgebirge zur Rechten und dem gegenüberliegenden weiten Uferland Gestalt und Lauf eines Flusses an. Die Brücke, die an dieser Stelle beide Ufer verbindet, macht die Verwandlung dem Auge noch sichtbarer und bezeichnet die Stelle, wo der See endet und die Adda wieder beginnt. Lecco, die wichtigste Ortschaft, gibt dem Gebiet ihren Namen und liegt nicht weit von der Brücke entfernt am Ufer des Sees. Lecco ist ein ansehnliches Städtchen, gekrönt von einer kleinen Festung, und zu der Zeit, von der ich erzählen will, hatte es die Ehre, einen Kommandanten und eine ständige Besatzung spanischer Soldaten beherbergen zu dürfen. Es gibt einen Berg, von dem aus die wechselnden Schauspiele der Natur zu überblicken sind, die der sich windende Fluss, der glänzende See und die Gipfelketten bieten. Ein Berg mit Hängen, die dem Wanderer Schritt für Schritt neue, prächtige Ausblicke enthüllen über die sich im See spiegelnden Gipfel und am Ufer liegenden kleinen Dörfer mit ihren steilen Wegen. Auf einem solchen Sträßchen kehrt gegen Abend Don Abbondio, der Pfarrer eines der Dörfer, gemächlich von seinem Spaziergang nach Hause zurück. Es ist der 7. November 1628. Don Abbondio. Guten Abend, die Herren. Ist es. Was wollt ihr von mir? Ihr habt die Absicht, morgen Renzo Tramalino und Lucia Montella zu trauen? So ist es. So ist es. Ihr wisst doch am besten, wie es zugeht. In einer so kleinen Gemeinde. Die jungen Leute machen ihre Sachen untereinander ab. Und dann kommen sie zu mir. Diese Ehe wird nicht geschlossen. Weder morgen noch sonst irgendwann. Aber meine Herren, versetzt euch gütigst in meine Lage. Ach. Es fließt doch nichts in meine Tasche. Ein Seidenspinner will da heiraten. Arme Leute. Genug! Wenn die Angelegenheit mit Geschwätz abzumachen wäre, dann steckt ihr uns bald in eurer Tasche. Ein Pfarrer wird nun mal in alles hineingezogen. Ach, kurz und gut. Die Trauung wird nicht stattfinden. Oder? Der sie vollzieht, wird nichts mehr bereuen können, weil ihm dazu gar keine Zeit mehr bleiben wird. Sei still! Wofürden weiß, wie es in der Welt zugeht. Und wir sind anständige Kerle, die ihm nichts Übles zufügen wollen. Wenn er Vernunft annimmt. Ja. Seine Durchlaucht Don Rodrigo. Unser Herr und Gebieter lässt sich dem Monsignore bestens empfehlen. Ja, wenn ihr mir erklären könntet... Euch, der Latein kann etwas erklären. Kein Sterbenswort über diesen Wink, den wir zu eurem Besten gegeben haben. Sonst wäre das gleichbedeutend, als wenn ihr die Ehe schließt. Es geht um Leben und Tod. Was sollen wir nun seiner Durchlaucht Don Rodrigo ausrichten? Dass ich sein stets gehorsamer Diener bin. Dann also, gute Nacht, Monsignore. Don Abbondio ist nicht gerade mit dem Herz und Mute eines Löwen auf die Welt gekommen. Von Kindesbeinen an hatte er lernen müssen, dass die übelste Lage die eines Tieres ist ohne Krallen und Zähne, das aber dennoch sich nicht verschlingen lassen möchte. Wer angreifen will oder fürchtet, jeden Augenblick angegriffen zu werden, sucht sich Verbündete. Auf dem Lande üben reiche und gewalttätige Adlige, umgeben von einer Horde bewaffneter Bravi, was nichts anderes meint als ein Haufen wackerer und tapferer, aber im Dienste des Landadels ehrlos gewordener Burschen, eine Macht aus, der andere Verbündete kaum widerstehen können. Und die Bauersleute sind gezwungen oder durch Familientradition gewohnt, sich als Untertanen und Soldaten des örtlichen Adelsherrn zu betrachten. Don Abbondio ist weder adelig noch reich und schon gar nicht mutig. Und so vertritt er den Grundsatz der unbewaffneten Neutralität in allen Fäden. Sein System besteht darin, jeden Streit zu vermeiden und nachzugeben, wo er ihn nicht vermeiden kann. Wenn er partout gezwungen wird, Partei zu ergreifen, hält er es mit dem Stärkeren und gibt dem Schwächeren zu verstehen, dass er nicht aus freien Stücken gegen ihn handelt. Woher ich das alles weiß? Ich darf mich vorstellen. Alessandro Manzoni, geboren 1785 in Mailand. Dichter und studierter Mensch und neugierig. Im Augenblick im Begriff, mit heroischer Mühe eine alte, von mir gefundene Handschrift abzuschreiben, die ich auch herausgeben werde. Ich tue das, weil diese mailändische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert so schön ist und so schrecklich. Und nicht nur mir zugänglich sein soll, sondern euch allen, wenn ihr denn Gefallen findet. Um Himmels Willen, was habt ihr, Monsignore? Nichts, nichts. Schweig, Perpetua, und gib mir meinen Wein. Wie nichts? Ihr könnt mir doch nichts vormachen. Wenn ich nichts sage, ist entweder nichts oder... Es ist etwas, was ich nicht sagen kann. Ja, soll ich überall herumfragen, was meinem Herrn zugestoßen ist? Gib das Glas schon her und mach kein Geschrei. Es geht ums Leben. Ums Leben? Wenn ich diesen Renzo doch einfach mit einem klaren Nein abspeisen könnte. Aber er wird fragen, er ist klug und so verliebt in diese Lucia. Hat nichts anderes im Kopf, als sie zu heiraten. Sie nehmen keinerlei Rücksichten auf die Nöte, in die sie einen ordentlichen Menschen bringen. Und ausgerechnet Don Rodrigo ist der Auftraggeber. Don Rodrigo! Ach, was für ein gottloser Mensch! Willst du wohl schweigen? Ach. Oder willst du mich völlig zugrunde richten? Ach, schweig! Dann schreibt unserem Erzbischof in Mailand, dem ehrenwerten Kardinal Federigo Borromeo, einen schönen Brief. Er ist ein mutiger und heiliger Mann. Er wird helfen. Wenn mich eine Kugel im Rücken erwischt, wird der Erzbischof sie nicht herausziehen. Oh, wenn diese adligen Hunde auch bellen, sie beißen nicht jedes Mal. Die Geschichte kann man in Wahrheit einen gelungenen Krieg gegen die Zeit nennen. Don Abbondio verbringt die Nacht mit bangen Überlegungen und weiß nichts weiter, als dass der nächste Tag ein Schlachttag sein wird. Seine angstvollen Erwägungen führen zu keinerlei Entschluss. Nicht einmal das Fliehen aus seiner Gemeinde will ihm in Gedanken gelingen. Wohin auch? Im Morgengrauen endlich fällt ihm ein, dass nur noch wenige Tage bis zu der Zeit im Kirchenjahr fehlen, in der keine Ehen geschlossen werden dürfen. Ich will nicht zugrunde gehen, sagt er bei sich. Endlich kann er die Augen schließen. Aber welch ein Schlaf, welche Träume, die Bravi, Don Rodrigo, Renzo, Flucht, Verfolgung, Geschrei und Gewehrschüsse. Monsignore! Monsignore, ich bin gekommen, um zu erfahren, wann ihr Lucia und mich traut. Von welchem Tag sprichst du? Heute ist der Tag, Monsignore. Heute? Heute. Aber heute kann ich nicht. Was ist passiert? Ich habe ein zu weiches Herz. Bin allen Leuten gefällig und denke nur daran, wie ich Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Und bekomme dann Verweise. Sagt mir klipp und klar, Monsignore. Was ist los? Ach, weißt du, wie viele Formalitäten zu erledigen sind, um eine Trauung zu vollziehen? Ja. Und weißt du, wie viele Ehehindernisse es gibt? Error, conditio, votum, cognatio, crime. Was soll ich mit diesen Lateinbrocken? Ich will dir wohl. Aber bevor eine Ehe geschlossen werden kann, müssen wir Nachforschungen anstellen. Warum habt ihr das nicht rechtzeitig getan? Es war doch alles abgemacht. In 14 Tagen. In 14 Tagen werde ich alles... In 14 Tagen? Und was soll ich Lucia sagen? Naja, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das Gerede der Leute? Sag allen, dass ich... schuld bin, weil ich ein zu gutes Herz habe. Schieb alles auf mich. Eine Woche. Aber dann lasse ich mich nicht mehr mit Redensarten abspeisen. Gott befohlen! Signora Perpetua? Ja? Guten Morgen, Signora Perpetua. Ich habe so gehofft, wir feiern heute. Ja, wie es Gott gefällt. Mein armer Renzo. Erklär du mir, warum Don Abbondio uns heute nicht trauen will oder kann. Meinst du, ich kenne alle Geheimnisse meines Herrn? Also gibt es ein Geheimnis? Sag es mir. Donna Perpetua, bitte. Es ist nicht gut, arm geboren zu sein, mein lieber Renzo. Es gibt auf dieser Welt genug Schurken und Despoten, Menschen ohne Gottesfurcht. Wer? Wer ist der Schurke, der nicht will, dass ich Lucia heirate? Ich muss schweigen, Renzo Caro. Perpetua geht. Und Renzo, in seinem prächtigen Aufzug mit bunten Federn am Hut und seinem Dolch im Gürtel, stürmt entschlossen und mit blitzendem Blick auf den vor Schreck stammelnden Don Abbondio zu, der zu fliehen versucht. Wer verhindert, dass ich Lucia heirate? Mach dich nicht unglücklich. Ich will es wissen. Keine Ausreden mehr. Erbarmen, wenn ich spreche, ist das mein Tod. Wer ist der Schurke? Don Rodrigo. Oh, dieser Hund! Don Abbondio schildert die üble Begegnung in schrecklichen Farben, bis Renzo zwischen Wut und Ratlosigkeit schwankt. Schwör niemanden auch nur ein Sterbenswörtchen zu verraten, fordert der Pfarrer. Dann schreit er nach Perpetua, während Renzo davonstürzt. Die Haushälterin tut, als sei nichts geschehen. Don Abbondio schimpft. Dann steigt er die Treppe hinauf zu seiner Kammer und sagt alle drei Stufen: Ach, ich habe mich nicht verhofft. Nein, ich habe mich nach Ulmann in alles reingezogen. Perpetua! Alle, die anderen Unrecht tun, sind nicht nur am Bösen, das sie begehen, schuld, sondern auch an der Zerstörung der Seele ihrer Opfer. Renzo ist ein friedlicher junger Mann. Aber in diesem Augenblick ist sein Herz voller Mordgedanken. Er wäre am liebsten zu Don Rodrigo gestürmt, um ihn bei der Gurgel zu packen. Verloren in einer wilden Lust, sich an Don Rodrigo zu rächen, sieht er den Verruchten vor sich, legt das Gewehr an, schießt und verwünscht den Sterbenden. Lucia. Und Lucia? Als er an sie denkt, erwacht er aus seinen blutrünstigen Fantasien. Quälende Zweifel schießen Renzo durch die Sinne. Warum hat Lucia ihm niemals ein Wort gesagt? Lucia. Mit diesen Gedanken ist Renzo vor dem Haus seiner Braut angekommen und hört ein Durcheinander an Stimmen. Es sind Lucia, ihre Mutter und ihre Freundinnen, die das Brautgeleit geben wollen. Lucia. Renzo. Hier, lass uns allein. Ach, Lucia, wie schön du bist. Aber Gott allein weiß, wann wir Mann und Frau sein werden. Renzo, was ist? Sprich. Ich weiß nur so viel, dass es mit Don Rodrigo zusammenhängt. So weit geht er. Dann hast du Bescheid gewusst? Ach, Renzo. Antwortet Lucia. Erzähl mir, was ist los? Und Renzo versteht sehr wohl, dass sein Name in diesem Ton ausgesprochen ihm sagen soll: Wie kannst du an mir zweifeln? Und Lucia erzählt mit tränenerstickter Stimme, wie auf dem Heimweg von der Spinnerei Don Rodrigo in Begleitung seines Zechkumpanen Graf Attilio ihr mit üblen Redensarten zugesetzt hat. Wenn das diese Schöne mir gehören wird, werden wir in einer Woche singen. Die Wette nehme ich an. Verehrter Rodrigo, die Wette nehme ich an. Das Recht der ersten Nacht steht mir zu. Danach kannst du diesen Renzo heiraten. Wir werden sehen, wir werden sehen. Du wirst mich bezahlen müssen. Du wirst mich bezahlen müssen. Zweimal hat Don Rodrigo mir aufgelauert. Nur Pater Cristoforo habe ich in der Beichte davon erzählt. Und er riet, die Hochzeit möglichst zu beschleunigen. Deshalb war ich so schamlos und bat dich, lieber Renzo, dafür zu sorgen, dass wir noch vor der ausgemachten Zeit getraut werden. Ach, Lucia. Renzo, du bist ein so guter Seidenspinner. Und auch ich kann überall arbeiten. Lass uns so weit weggehen, dass wir Don Rodrigo nie wieder über den Weg laufen müssen. Liebe Tochter, ich kenne die Welt besser als ihr beide. Ihr dürft euch nicht so erschrecken lassen, denn der Teufel ist nicht so schwarz und abscheulich, wie er gemalt wird. Uns armen Leuten erscheint immer alles verwickelter, als es ist, weil wir den Anfang des Knäuels nicht zu finden wissen. Aber manchmal kann der Rat, das Wörtchen eines klugen Mannes. Deo gratias. Oh, Bruder Galdino. Deo gratias. Deo gratias. Ich komme wegen der Nüsse. Bruder Galdino ist nicht der kluge Mann, den Agnese im Sinn hat. Und kommt doch zur rechten Zeit. Denn Lucia wählt ihn sich zum Boten. Sie schüttet ihm alle ihre Nüsse in seinen noch so leeren Sack, damit er nicht mehr herumziehen muss. Wenn man mit dem Brot schon sparen muss, kann niemand mehr so freigebig sein. Es ist ein hartes Jahr. Aber es sind die Almosen, die die guten Zeiten zurückbringen. Nehmt in Gottes Namen diese Nüsse. Deo gratias. Deo gratias. Und bitte sagt Pater Cristoforo, dass er dringend zu uns kommen muss. Tut mir diesen Gefallen. Dominus vobiscum. Während Renzo keinen Schlaf findet und die Sonne noch nicht ganz am Horizont aufgegangen ist, steigt Pater Cristoforo von seinem Kloster in Pescarenico am linken Ufer der Adda hinauf zu dem Häuschen, wo er erwartet wird. Pater Cristoforo ist nicht immer der gewesen, der jetzt ist und hat auch nicht immer diesen Namen geführt. Als Lodovico wächst er auf als der Sohn eines wohlhabenden Kaufmannes, vornehm erzogen, unterwiesen in den Wissenschaften, den schönen Künsten und ritterlichen Übungen. Ein reicher Jüngling mit herrschaftlichen Gewohnheiten, aber ungewohnt im Umgang mit den adligen Kreisen. Sein Vater ist kein Edelmann, und will kein Kaufmann mehr sein. So erschwert er sich mit diesem Zwiespalt das Leben. Den Sohn lässt er reich und jung zurück. Lodovico empfindet einen aufrichtigen Widerwillen gegen Quälerei und Unrecht und wirft sich auf zum Beschützer der Bedrängten und Ausgebeuteten. Aber dazu benötigt er die Hilfe der Bravi und so mancher Tunichtgute, was sein Gewissen beschwert. Eines Tages geht Lodovico von zwei Bravi gefolgt und begleitet von Cristoforo, einem früheren Diener seines Vaters, der nach Schließung des Geschäftes Haushofmeister bei ihm geworden ist, durch die Straßen seiner Stadt. Lodovico sieht einen Edelmann entgegenkommen, der als arroganter Leuteschinder bekannt ist, mit dem er noch nie ein Wort gewechselt hat, der ihn abgrundtief hasst. So wie Lodovico ihn hasst, denn es gehört zu den Vorzügen dieser Welt, dass man hassen und gehasst werden kann, ohne einander zu kennen. Die beiden Männer geraten aneinander. Lodovico wird als Krämer, Seele und Lügner beschimpft, die Diener stürzen auf beiden Seiten zur Verteidigung ihrer Herren herbei, Cristoforo wird vom Degen des Edelmannes durchbohrt, Lodovico stürzt sich wie von Sinnen auf den Leib des Feindes und durchsticht ihn. Heilige Madonna, was für ein Gemetzel! Lodovico erlangt in aller Demut die Vergebung des Bruders des Getöteten. Dieser schenkt ihm Brot, von dem er immer noch ein kleines Stück zur Erinnerung in einem Kästchen aufbewahrt. Er wird Fra Cristoforo, ein Kapuzinermönch, dessen kahlgeschorener Kopf von einem kleinen Haarkranz umgeben ist und in dessen Augen ab und zu Stolz und Unruhe aufblitzen. Ein stattlicher Mann, der auf die 60 zugeht. Gott zum Gruße. Pater Cristoforo. Euch schickt der Himmel. Ihr Ärmsten. Ach, arme Lucia. Werdet ihr uns helfen, Pater? Gott wird uns beistehen. Überlegen wir, was getan werden kann. Leider spielt sich Don Rodrigo ja als Freund des Klosters auf. Und seine Bravi suchen bei uns immer wieder Zuflucht. Alle meine Freunde wollen ihr Blut für mich vergießen. Ein Wink von mir und der Teufel selbst hätte ein letztes Mal sein Brot gegessen. Weißt du nicht, dass der Schwache nichts gewinnt, wenn er die Krallen zeigt? Und wenn, so wäre es ein schrecklicher Gewinn. Heute noch werde ich zu Don Rodrigo gehen und mit ihm sprechen. Wenn der Herr sein Herz lenkt und meinen Worten Kraft gibt, wird alles gut. Wenn nicht, wird Gott uns einen anderen Ausweg finden lassen. Pater Cristoforo macht sich auf den Weg zur Höhle des Ungeheuers, das er zähmen will. Wie eine Festung ragt der stattliche Gutshof Don Rodrigos einsam auf dem Gipfel eines Hügels. Ihm zu Füßen stehen Hütten, in denen Don Rodrigos Bauern hausen. Die Leute sind untersetzte, finster blickende Männer, zahnlose Greise, Frauen mit kräftigen Zügen und sehnigen Armen, die in der Lage sind, den Worten zu Hilfe zu kommen. Zwei große Geier mit gespreizten Flügeln, der eine schon halb abgenagt, sind ans Tor des verschlossenen Hofes genagelt. Zwei Bravi halten Wache. Halt! Wer da? Gott segne euch beide. Pater! Pater Cristoforo, ja. Ja, kommt nur näher. Hier lässt niemand einen Mann Gottes warten. Wir sind Freunde des Klosters. Ich bin schon dort gewesen, ne? Sonst wär's mir übel ergangen. Ich muss Don Rodrigo sprechen, unbedingt. Dann tretet näher. Ich danke euch. Es ist nicht verwunderlich, dass Pater Cristoforo mit einer gewissen Ehrerbietung Don Rodrigo gegenübersteht, der bei großer Tafel sitzt, in seinem Haus, inmitten seiner Freunde, dem Grafen Attilio, seinem Cousin aus Mailand und Gefährten seiner Ausschweifungen und Gewalttaten und dem Bürgermeister und Stadtvogt von Lecco und Dottore Azzecca Gabui in schwarzem Talar und noch röterer Nase als gewöhnlich. Meinen Boten zu schlagen, ist das ritterlich? Ein Esel war dieser Bote des spanischen Ritters. Ich bin ein Edelmann. Oh, Pater Cristoforo. Pater. Ein Stuhl für den Pater. Ein Stuhl. Danke, Herr. Ein Glas für den Pater. Zwei Stühle. Don Rodrigo, ich möchte euch in einer wichtigen Angelegenheit unter vier Augen. Nein, es kommt nicht in Frage, dass ein Kapuziner hier weggeht, ohne meinen Wein gekostet zu haben. Und der Hausherr ist entschlossen, dem Pater die Geschichte mit dem Boten und dem Prügeln zur Entscheidung vorzutragen. Gesetz zu der Ritterlichkeit. Da kenne ich mich aus. Da soll der Pater sprechen. Jawohl, ja. Der Pater soll sprechen. Ja, dann. Meine bescheidene Ansicht ist, dass es weder Herausforderungen noch Überbringer noch Prügel geben sollte. Was? Oho! Pater Christoffero! Das ist ja gar nichts. Das ist stark. Ihr kennt die Welt. Sind gegen alles. Von dieser Welt. Alles. Dann Ade der freien Ritterehre. Straffreiheit für alle Halunken, Pater Christoffero. Da Don Rodrigo keinen Streit will, lenkt er ein und spricht über die Rangeleien im Herzogtum Mantua, bei denen Kardinal Richelieu und Ludwig XIII. Einen den Franzosen ergebenen Prinzen in der Nachfolge unterstützen, weswegen Graf Olivares einen Krieg gegen diesen Herzog von Nivers anzettelte. Und weil dieses Herzogtum ein Reichslehen war, hat Kaiser Ferdinand II. Alle Hände voll zu tun, sich durch die Klageschriften, Ränke und Drohungen beider Parteien zu finden. Ein Thema, bei dem sich wieder die Gemüter der Tafelrunde erhitzen und dessen Ausführung ich an dieser Stelle uns allen erspare. Wallenstein. Nein, Wallen. Wallenstein. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Sprünge machen. Dann wird ihn der Graf Olivares im Guten oder im Bösen wieder auf die richtige Bahn bringen. Jawohl! Ich deklariere und definiere, dass die Tafel des durchlauchtigsten Herrn Don Rodrigo alle Gastmähler übertrifft und dass die Not für alle Zeiten... Das kleine Wort Not bringt wieder alle durcheinander. Es gibt keine Hungersnot. Die Bäcker, die horten das Korn. Aufhängen sollte man sie. Nein. Summarische Verfahren. Das ist Vorschnitt. Summarisch. Aufhängen. Sechs der reichsten Schweine. Fassen und aufhängen. Attilio, das aufhängen. Ist so schnell. Schönes Rechtsverfahren. Aufhängen, erbarmungslos aufhängen. Aufhängen und das Getreide wird strömen. Don Rodrigo sieht in all dem Geschrei und hin und her Pater Christoforo still da sitzen, ohne eine Spur von Ungeduld. Er hätte gern auf die Unterredung verzichtet. Da aber die Unannehmlichkeit mit diesem Kapuziner nicht zu vermeiden ist, erhebt er sich und sagt... Herr Pater, ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, Don Rodrigo, ich komme, um euren Beistand zu erbitten. Schlechte Leute haben sich nämlich eures Namens bedient, um einen armen Pfarrer zu erschrecken und ihn an der Ausübung seiner Pflicht zu hindern. Zwei braven jungen Leuten wird dadurch Unrecht getan. Ihr, Don Rodrigo, könnt durchaus das Recht wiederherstellen. Und wenn ihr das tut, werden eure Ehre und euer Gewissen in hellstem Licht... Herr Pater, ich betrachte es als eine Unverschämtheit, wenn jemand außer mir es wagt, sich um meine Ehre zu kümmern. Pater Christoforo sieht an der Antwort, dass Don Rodrigo Streit will. Er zwingt sich zu mehr Geduld. Habt die Güte, mich anzuhören, um jenes Gottes Willen, vor dessen Antlitz wir alle einmal treten müssen. Bedenkt, dass Gottes Auge immer auf den Seinen ruht. Die Unschuld ist mächtig. Vater eurer Kutte, meine Achtung, aber ihr habt mein Haus als Spitzel betreten. Ihr vermögt viel auf Erden, Don Rodrigo, aber im Himmel... Lasst nicht in eurem Namen einem unschuldigen Mädchen Unrecht geschehen. Ich bitte euch. Es muss sich wohl um ein Mädchen handeln, an dem euch besonders viel liegt. Ja, ja. Ratet ihr zu mir zu kommen und sich unter meinen Schutz zu stellen? Unter euren Schutz? Ja. Don Rodrigo, unter euren Schutz? Ruft Pater Christoforo voller Empörung. Und all seine guten Vorsätze, klug und geduldig zu handeln, schwinden dahin. Drohend reckt er sich. Der Tag des Gerichtes wird kommen und ihr habt euch selbst gerichtet. Don Rodrigo schwankt zwischen Zorn und Staunen. Er packt die drohend erhobene Hand des Paters. Aus meinen Augen! Pack, das mich für seinesgleichen hält. Don Rodrigo weist dem Pater verächtlich die Tür. Pater Christoforo neigt den Kopf und überlässt Don Rodrigo den Kampfplatz. Hinter der Tür steht ein alter Diener. Der einzige, den Don Rodrigo von seines Vaters Gesinde behielt. Und sei es, um das Schlechte zu tun und das Gute in diesem Diener vor Augen zu haben. Ich muss mit euch sprechen. Ja? Aber nicht hier. Ich komme morgen ins Kloster. Ah. Sagt mir, schmiedet Don Rodrigo böse Pläne? Ja, es ist viel im Gange. Aber ich möchte meine Seele retten. Gott segne euch. Thank you. während Pater Cristoforo mit Don Rodrigo um Lucias und Renzos Glück kämpft, werden in Lucias kleinem Haus auch Pläne geschmiedet. Wenn ihr Mut habt und eurer Mutter vertraut, die viel im Leben gelernt Mut? Hat... Sag doch, was ist zu tun? Ist es nicht so, dass, wenn ihr verheiratet wäret, sich für alles andere leichter einen Ausweg finden ließe? Ja, wir sind überall zu Hause. Und im Bergamaskischen wird ein guter Seidenspinner mit offenen Armen aufgenommen. Wie oft hat mein Cousin mich aufgefordert, zu ihm zu kommen? Tja, aber wie... Hört mir gut zu. Man braucht für eine Trauung zwar einen Pfarrer, aber der muss nicht einverstanden sein. Wie geht das denn? Man braucht zwei Zeugen, die in alles eingeweiht sind. Der Pfarrer muss überrascht werden. Der Mann sagt, Monsignore, dies ist meine Frau. Und die Frau sagt, Monsignore, dies ist mein Mann. Monsignore, dies ist meine Frau. Ja, erforderlich ist, dass Pfarrer und Zeugen es hören. Dann ist die Ehe geschlossen und unauflöslich. Wenn die Worte einmal ausgesprochen sind, dann kann der Monsignore sich wie der Teufel aufführen. Ihr seid Mann und Frau. Das soll möglich sein? Ja. Das ist hinterhältig. Das sind krumme Wege, das kann Gott nicht wollen. Renzo überredet Lucia und heckt einen Plan aus, der einem Rechtsgelehrten alle Ehre gemacht hätte. Er besucht einen gewissen Tonio, einen armen Bauern, schleppt ihn ins Wirtshaus, verspricht ihm 25 Lire zu geben, genau die Summe, die Tonio dem Pfarrer schuldet, erklärt ihm die Sache mit der Trauung und den zwei Zeugen. Und da ist auch schon der zweite Trauzeuge gefunden. Gervaso, Tonios Bruder, nicht der hellste. Renzo wird es sein Essen kosten. Lucia, cara mia. Stolz und froh kommt Renzo zu Lucia und an Jesu zurück und berichtet. Renzo, ich will die Deine werden. Ich will deine Frau werden. Aber auf dem geraden Weg. Lassen wir Gott walten. Was? Ich werde dich nicht besitzen. Aber er wird dich auch nicht besitzen. Renzo, Renzo, komm zu dir. Er ist des Todes. Lass nicht solche Augen, du erschrickst mich. Was habe ich dir getan? Du? Liebst du mich denn? Welchen Beweis hast du mir erbracht? Ich gehe ja mit zum Monsignor. Jetzt gleich, wenn du willst. Jetzt gleich, wenn du willst. Sei nur wieder so wie früher. Versprich es mir. Ich verspreche es dir. Was ich nun weiter der alten Handschrift entnehme, ist, dass der Tag und die Nacht viel Aufregungen für alle bringt. Ein Bettler, der weder ausgezehrt noch zerlumpt aussieht, der aber etwas Fragwürdiges und Unheimliches an sich hat, betritt Lucias Haus, bittet um Almosen, wobei er mit den Augen alles ausspioniert und allerlei Fragen stellt. Er ist an jenem Tag nicht die einzige seltsame Gestalt, die im Dorf sich blicken lässt und zu dem kleinen Haus schleicht. Was die beiden Frauen nicht wissen, ist, dass die Angst Don Rodrigos vor dem Fluch des Paters über Nacht gewichen ist. Dass Don Rodrigo auf Rache sinnt, dass er immer noch seine Wette gewinnen und nicht zum Gespött seines Cousins Attilio werden will. Dass er dem Hauptmann seiner Bravi, dem Grauen, einem Mann, der jedes Verbrechen ausführt, der lebende Beweis dafür, wie ungehindert Don Rodrigo gegen die Gesetze verstoßen kann, Grauer, einen Auftrag erteilt hat. Morgen früh muss Lucia bei mir sein. Nimm dir so viele Männer, wie du brauchst und achte darauf, dass dem Mädchen kein Leid geschieht. Mein durchlauchtigster Herr Gebieter, man kann keine Blume brechen, ohne sie zu berühren. Du bürgst mir dafür. Wie willst du die Sache anfangen? Lass sie mich nur machen. Renzo wird seinen Denkzettel erhalten. Der alte Diener lauscht. Und unter einem Vorwand macht er sich rasch auf den Weg zum Kloster, um Pater Cristoforo die versprochenen Nachrichten zu überbringen. Ein gefährliches Vorhaben. Der arme Alte ist noch unterwegs, als Don Rodrigos Bravi im Dorf ihre Posten beziehen und auch im Wirtshaus sich breit machen. Dort sitzt Renzo mit Tonio und Gervaso, seinen beiden Trauzeugen, und gibt ihnen ein Essen aus. Wer sind diese jungen Männer? Anständige Leute aus dem Dorf. Schon recht, aber wie heißen diese Kerle? Einer von ihnen heißt Renzo, ein Seidenspinner. Der andere ist ein Bauer namens Tonio. Der dritte ist ein Trottel. Die Zeit... Vom ersten Gedanken an eine schreckliche Unternehmung bis zu ihrer Ausführung ist wie ein Traum voller Gespenster und Ängste. Lucia erleidet seit Stunden alle Arten dieser Angst. Wie mitgerissen nimmt sie zitternd einen Arm ihrer Mutter und einen ihres Bräutigams, der vom Wirtshaus gekommen ist. Und wagemutig geht der kleine Trupp in die Dunkelheit. Lucia und Renzo verbergen sich hinter einer Hausecke. Toni und Gervaso sind vor dem Pfarrhaus postiert. Ah! Sekunde. Ist ein Unglück geschehen? Nein, ich bin's, Tonio, mit meinem Bruder. Ich muss mit Don Abondio sprechen. Ist das denn eine christliche Zeit? Kommt morgen wieder. Vielleicht komme ich morgen wieder, vielleicht aber auch nicht. Ich habe etwas Geld aufgetrieben und bin hier, um eine gewisse kleine Schuld zu tilgen. 25 schöne neue Lire habe ich bei mir. Wenn es aber jetzt nicht geht, gehe ich wieder. Nein, nein, nein, wartet einen Augenblick. Ich sage Don Abondio Bescheid. Währenddessen schlüpfen Renzo und Lucia schnell ins Haus und verbergen sich. Tonio! Komm mal rein. Ja. Wieso hast du deinen Bruder mitgebracht? Ach, nur so, zur Gesellschaft, ja, Don Abondio. Hier, hier sind 25 neue Lire. Und jetzt gebt mir bitte die Halskette meiner Frau wieder. Und bestätigt mir gütigerweise schwarz auf weiß, dass alles seine Ordnung hat. Wie misstrauisch die Welt geworden ist. Traust Don Abondio hört nicht, dass er längst nicht mehr alleine mit Tonio und seinem Bruder im Zimmer ist. Er kratzt mit der Feder übers Papier. Herr Pfarrer, vor diesen Zeugen, dies ist meine Frau. Herr Pfarrer, und dies ist meine... Ah! Don Abondio ergreift die Lampe, schleudert sie ins Zimmer, packt Tintenfass und Streubüchse, schreit aus Leibeskräften. Was für ein Durcheinander. Das Dorf ist geweckt. Die Glocken werden sturmgeläutet. Der Schuldige sieht überall Gespenster, sagt ein Mailänder Sprichwort. Die Schurken, die in Lucias Haus lauern und denen der kleine Bauernjunge Minico in die Hände gefallen ist, rennen kopflos einander über den Haufen. Der Graue muss wie ein Hütehund seine Schafherde zusammenhalten. Der Graue führt seine Leute aus dem Dorf. Der kleine Minico, der vom Pater Cristoforo mit der Nachricht des alten Dieners kommt, dass Don Rodrigo Lucia gefangen nehmen will, stürzt Renzo und Lucia entgegen. Renzo, Lucia! Was ist denn hier, Minico? Zu Hause ist der Teufel los. Was? Sie wollten mich umbringen. Warum denn? Die Bravi, Don Rodrigo will Rache. Ihr müsst ins Kloster. Ihr müsst euch retten. Schnell, Pater Cristoforo wartet auf euch. Danke dir. Renzo, Lucia und Agnese schlüpfen durch das erste Loch, das sie in einer Hecke finden, und flüchten quer über die Felder. Im Dorf ist ein Flüstern, ein Lärmen. Lichter blitzen auf und verschwinden wieder. Und keiner erfährt, dass der Schulze des Dorfes von Don Rodrigos Bravi auf Leben und Tod bedroht wird, damit er schweigt und nichts dem Bürgermeister von Lecco anzeigt. Gott sei Dank. Dankt auch ihr dem Herrn, der euch aus großer Gefahr errettet hat. Es ist die Nacht der Täuschungen und Winkelzüge. So erfährt Pater Cristoforo von Renzo und Lucia nicht, was im Dorf vorgefallen ist. Ihr müsst fort. Ich weiß, das Dorf ist eure Heimat und ihr habt niemandem etwas Böses getan. Doch Gott will es so. Es ist eine Prüfung. Renzo, ja. Bring diesen Brief zu Pater Bonaventura in unserem Kloster in Mailand. Er wird dir ein Vater sein. Und ihr beide, Lucia und Agnese, geht ins Kloster nach. Den Ort verschweigt die Handschrift. Und nun lauft alle drei zum Ufer hinunter. Dort wartet ein Schiffer, der euch ans andere Ufer bringt. Und drüben wartet eine Kutsche auf euch. Mein Herz sagt mir, dass wir uns alle wiedersehen werden. Leb wohl, mein Liebster. Leb wohl, Lucia. In Monza verabschiedet sich Renzo von Lucia und ihrer Mutter. Lucia. Sie hoffen, einander bald wiederzusehen. Und es ist nicht zu ahnen, dass Lucia in dem Kloster in die Hände einer hohen Nonne gerät, die eine Fürstin ist, wider Willen dem Herrn geweiht und voller Abscheu gegen die Menschen. Wer wird sich trauen, mich nach dem Mädchen zu fragen? Diese Bauerntölpe. Die Justiz. Und wer kümmert sich in Mailand um solche Leute? Wer kennt dieses Gesindel, das vogelfrei herumläuft? Ich werde mir Lucia gefügig machen. Ja, wo ist sie? Wie Wie ist das gegangen? Komm, lass hören, du Herr Großmaul, Prahlhans. Es ist hart, als erstes Vorwürfe zu hören, wenn man seine Haut zur Markte getragen hat. Der Hauptmann der Bravi erzählt, was zu berichten ist. Und es bleibt beiden nur ein Schluss. Unter diesem Dach gibt es einen Verräter. Der Verdacht ist mir gekommen, gnädiger Herr. Dieser schurkische Mönch, das soll er mir büßen. Ich will wissen, wo Renzo und Lucia sich verstecken. Noch heute Abend. Hier, nimm, vier Scudi, sofort und mein Schutzfirma. Kommt, kommt, kommt. Bleibt zusammen. Eine der tröstlichsten Freuden dieses Lebens ist die Freundschaft. Und eine der Tröstungen der Freundschaft ist es, jemand zu haben, dem man ein Geheimnis anvertrauen kann, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Da jeder mehr als einen Freund hat, bildet sich eine Kette, deren Ende niemand kennt. Der Brauch verpflichtet nun jeden Freund, Geheimnisse nur einem gleich treuen Freund anzuvertrauen. So teilen viele Freunde die Geheimnisse unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und so erreichen Geheimnisse Ohren, die sie nie erreichen sollten. Der Kutscher, der Lucia und ihre Mutter ins Kloster geleitet hat, trifft abends einen Freund, dem er im Vertrauen von seiner guten Tat erzählt. 2 Stunden später weiß der Graue, wo Lucia ist, und erhält den Auftrag, sich an ihre Fersen zu heften. Don Rodrigo liegt aber auch die Verfolgung Renzos am Herzen. Die Justiz muss ihm helfen, ein Haftbefehl muss ausgestellt werden. Ist der Vorfall im Pfarrhaus nicht ein aufrührerischer Akt gewesen? Dies sind die Pläne Don Rodrigos, während Renzo den durchlauchtigsten Schurken auf seiner Wanderung nach Mailand wohl 20-mal im Herzen erschlägt. In Mailand angekommen, sieht Renzo, dass er in eine aufständische Stadt geraten ist. Wenn sie alle Backöfen zerschlagen und die Läden so zurichten, woher soll dann das Brot kommen? Wir haben so lange gehungert. Wir kommen zurück und holen noch mehr Brote. Wo gibt es denn das Brot? Ja, weiter, geht alle auf, beeilt euch. Das Bauernpack wird doch alle Backöfen und Geschäfte plündern. Und für uns, für uns bleibt da nichts mehr. Ach, jeder kriegt etwas ab, du Krakeler. Du siehst ja den Überfluss. Die Brote liegen auf der Straße. Es ist der zweite Sommer, dass die Ernte so schlecht ausfällt. 1628 sind alle Vorräte aufgebraucht. Die Versorgung des Heers reißt in den Scheunen so gewaltsame Lücken, dass sich sofort eine Teuerung einstellt. Die Menschen denken nur nicht, die Not wurde vorausgesagt und deshalb ist das Brot teuer, sondern dass genügend Getreide vorhanden ist und die Not nur von den Aufkäufern herrührt. Diese Gedanken erregen die Menschen, nähren die Hoffnung und die Wut. Und jede Aberwitzigkeit von Schiebungen und Bäckern, die sich bereichern, wird geglaubt. Tausende Menschen scharen sich in Mailand zusammen bei hitzigen Reden. Und es fehlt nur ein beliebiger Anlass, damit aus dem Schreien Taten werden. Bei Tagesanbruch kommen die Bäckerjungen mit den Körben voller warmer weißer Brote aus den Läden, um zu ihren Kunden zu gehen. Viele Hände packen zu. Der erste nimmt ein Brot, hält es in die Höhe, damit alle es sehen, und beißt hinein. So beginnt der Aufruhr. Der Stadthauptmann kann mit seinen Soldaten keine Ruhe schaffen. Ah, Ganzer, was rottet ihr euch zusammen? Dabei kommt nichts Gutes heraus. Weder für den Leib noch für die Seele. Geht nach Hause, geht nach Hause. Die General Pardo, für jeden, der nach Hause geht. Es fliegen Steine. Weg mit den Steinen! Weg mit den Brechstangen! Bedenkt doch, was ihr tut! Ihr sollt Brot ja bekommen! Der Hauptmann wird von einem Stein an der Stirn getroffen. Der Stadthauptmann flieht mit seinen Leuten. Der Bäckerladen wird gestürmt. Lassen Sie die Abscheide in der Brüderei, der Schurken, auf den Deck! Jetzt ist alles an der Sonne! Und ich kann uns nicht mehr vormachen! Es gibt Brot! In Hülle! Das alles hilft uns nicht, wenn die Obrigkeit nicht aufräumt. Da Das Brot wird billiger werden, aber sie werden Gift in den Teig mischen, damit wir armen Leute wie die Fliegen sterben. Es ist der Proviantverwalter, der die Bäcker unter seine Fittiche nimmt. Alle Schelme, alle! Aber der Proviantverwalter ist der Erzschelm. Tod den Arbeitern! Tod den Proviantverwalter! Renzo befindet sich mitten im größten Getümmel. Beim ersten Schrei nach Blut spürt er, wie das Seine erstarrt. Der Gedanke an Mord erfüllt seine Seele mit Entsetzen. Sofort ist er entschlossen, den Proviantverwalter zu retten. Und so drängt er sich mit der Menge bis zum Tor des Amtssitzes und schreit den Angreifenden entgegen. Halt! Halt! Pfui! Schämt euch doch! Hört mir doch zu! Wollen wir dem Henker ins Amt pfuschen und einen Christenmenschen ermorden? Wie soll Gott uns Brot schenken, wenn wir solche Übeltaten begehen? Und du Vaterlandsverräter! Das ist ein Diener des Proviantverwalters! Er hat sich als Bauer verkleidet! Ein Spion! Packt ihn! Renzo sinkt kleinlaut in sich zusammen und möchte sich davon machen. Da rettet ihn die Erregung der Menge. Ein Gerücht kommt auf. Ferrer ahnt, dass er mit seinen verkehrten Befehlen und der niedrigen Festsetzung des Brotpreises den Aufstand ausgelöst hat. Jetzt will er seine auf ungute Weise erworbene Popularität für einen guten Zweck nutzen und die Menge besänftigen. Sein Erscheinen hilft den Friedlichgesinnten. Die verdiente Strafe für den Proviantverwalter, der ist König. Ist das der Großkanzler, der die Erlasse macht? Ja, das ist der Großkanzler. Er hat den Brotpreis gesenkt und jetzt kommt er, um den Proviantverwalter, diesen Schurken, einzusperren. Der Proviantverwalter wird bestraft. Überfluss! Was aus dem Proviantverwalter wird, davon sagt die Handschrift nichts. Sie erzählt aber davon, dass Renzo dem Volk eine Rede hält. Meine bescheidene Meinung ist, dass die Ungerechtigkeiten nicht nur bei dem Geschäft mit dem Brot begangen werden. Und heute war klar zu sehen, dass wir kriegen können, was uns zusteht. Und deshalb müssen wir auch alle anderen Schurkereien abschaffen, damit es in der Welt christlicher zugeht. Kennen wir nicht genug Tyrannen, welche die 10 Gebote umkehren und uns friedliche Menschen mit Bosheit verfolgen und die zuletzt doch immer recht behalten? Auch hier in Mailand sitzen gewiss genug solcher Schufte. Die Verschwörungen gegen das Volk müssen zerschlagen werden. Wir werden dem Großkanzler Antonio Ferrer helfen. Er muss die Gerechtigkeit im Land verteidigen. Es muss etwas geschehen. Herr Wirt, Wein. Guten Wein. Ich habe noch nie einen so trockenen Mund gehabt. Es kommt vom vielen Schreien. Willst du hier auch schlafen? Ja, mir genügt ein einfaches Bett. Dann sag mir deinen Namen und Heimatort. Warum? Was soll das bedeuten? Ich tue meine Schuldigkeit. Hä? Alle Wirte sind verpflichtet, über ihre Gäste Bericht zu erstatten. Name, Grund und Dauer des Aufenthalts, Gewerbe, Waffenbesitz. Wie die hohen Herren eine Lust daran haben, die Feder auf dem Papier herumfahren zu lassen und drunter ihr Wappen zu setzen. Den Mohrenkönig mit der Schlinge um den Hals. Ja, ja, ich weiß, was es zu bedeuten hat. Wer kann, befiehlt und wer will, gehorcht. Willst du wissen, warum das so ist? Der Wirt kennt den Fremden, der sich Renzo aufdrängt und redet allerlei vor sich hin, während der Papier, Feder und Tintenfass holt. Den Jäger kenne ich. Aber wer ist dieser junge Mann? Er redet zu viel. Rechtschaffene Menschen müssen einander beistehen. Wenn die Verordnungen, die zum Nutzen aller guten Christen da sind, schon nichts ausrichten, ja? So lässt sich mit denen, die zum Schaden abgefasst sind, noch weniger ausrichten. Da du mit einem Jäger kommst, musst du entweder Hund oder Hase sein. Ich werde es herausfinden. Was befehlen die Herren noch? Wein, Wein bitte. Ja, Wein. Wein, viel Wein. Na komm, lass hören, warum die, die am Ruder sitzen, bei jeder Gelegenheit mit Papier, Tinte und Feder uns drohen. Der Grund ist der. dass die hohen Herren immer Gänsebraten essen. Und dass sie dann so viele Federn übrig haben und irgendetwas mit ihnen anfangen müssen. Wer kann, befiehlt. Und wer will, gehorcht. Wir sind die Mohren. Wir sind die Mohren. Mit der Feder haben die hohen Herren das Heft in der Hand. Ihre Worte fliegen auf und davon, sagt aber ein armer Kerl ein Wort. Dann spießen sie es mit der verdammten Feder auf, um bei Gelegenheit es gegen unser eins zu verwenden. Ja, uns verwirren sie mit dem Kopf, mit diesen lateinischen Brocken. Die Gebräuche müssen abgeschafft werden. Ein Hase bist du und weißt es nicht. In was für Hände bist du gefallen? Du Esel, wenn du saufen willst, saufe. Ich, der Wirt zum vollen Mond, ich werde aber wegen deiner Narretei nicht meine Haut zum Markt tragen. Wenn ich zu befehlen hätte, ich würde es einrichten, dass für alle genug Brot da wäre. Für die Armen wie für die Reichen. Renzos Augen glänzen und sein Mund öffnet sich voller Neugier. Er weiß nicht, dass all diese Reden des Fremden nur dazu dienen, ihn auszuspionieren. Jede Familie erhält nach Anzahl der Esser eine Brotkarte. Es muss aber dabei gerecht zugehen. Du müsstest ein Papier ausgestellt bekommen für wie ist dein Name? Lorenzo Tramaglino. Renzo ist bezaubert von diesem Plan, obwohl dieser doch gleichfalls auf Papier, Feder und Tinte gegründet ist. Immer nach der Anzahl der Esser. Hast du Frau und Kinder? Der Fremde fragt, Renzo antwortet. Der Wirt beobachtet alles. Es wird Zeit für mich. Ich wünsche euch gute Nacht und mach mich auf den Weg. Na komm, bekomm noch einen Schluck. Ha? Einen letzten Schluck. Nein. Gute Nacht. Och. Da geht der Jäger. Und der Hase betrinkt sich. Herr Wirt, noch mehr Wein. Wein für alle. Dieser niederträchtige... Nein, ich sag den Namen nicht, denn ich bin ja noch bei Sinn. Ne? Ich weiß schon, wen ich meine. Ich weiß genau. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass Renzo in so einer Lage ist. Wein und Wörter fließen ohne Maß und er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Der Wirt schafft Renzo in seine Kammer. Mein Wirt. Ja, ist euer Wirt. Voll Jetzt. Schau's. Ach, du Esel. Du hast es dir selbst eingebrockt. Tölpel, die ihr in der Welt herumreist und nicht wisst, wo die Sonne aufgeht. Er schließt ihn ein. Dann ruft er seine Frau. Ja, wegen dieses Fremden. Sei vorsichtig und klug an diesem verwünschten Tag. Wir haben da einen Haufen Gesindel sitzen, das beim Trinken über den Gouverneur, den Proviantverwalter, und über die Brotpreise redet. Du weißt ja, die das Maul am weitesten aufreißen, sind spitz. Pass auf dich auf. Noch auf der Straße schimpft der Wirt. Du verdammter Kerl aus den Bergen. Wärst du allein gekommen, dann hätte ich ein Auge zugedrückt und dir morgen früh die Wahrheit gesagt. Aber nein, in Begleitung eines Spitzels kommt der Herr. Ach, du rennst in dein Verderben, nur weil du dir in den Kopf sitzt, dass die Welt sich ändern müsste. Ach, dummkopf. Weißt du, was einem Wirt droht, der nicht nach dem Namen fragt? 300 Scudi kostet mich das. Und im Falle der Zahlungsunfähigkeit, 5 Jahre auf der Galeere. Mit diesen Worten erreicht der Wirt den Justizpalast, in dem große Unruhe herrscht. Ein neuer Aufruhr soll verhindert werden. Viele Soldaten schützen das Haus des Proviantverwalters. Alle Bäcker müssen ohne Unterlass Brot backen. Getreide wird in die Stadt transportiert. Unruhestifter sollen vorsorglich in Haft genommen werden. Die Obrigkeit rührt sich. Der Wirt betritt das Zimmer eines Kommissario. Der Wirt vom vollen Mond? Ja. Du hast deine Pflicht getan, das Gericht zu informieren. Wir wissen aber schon alles. Auch den Namen. Auch den Namen? Ach. Ja, natürlich. Ja. Wir wissen auch sehr gut, dass dieser Mensch gestohlenes Brot bei sich hatte. Und in deinem Wirtshaus sind aufrührerische Pläne gefasst worden. Dieser Renzo darf nicht entwischen. Das wird er euch gewiss nicht. Soll ich den Häscher spielen, denkt der Wirt und sagt weder Ja noch Nein zu dem Kommissario, der ihn im Namen der Gerechtigkeit, der Macht und der Vernunft, womit das Interesse der hohen Herren gemeint ist, ermahnt. Lorenzo Tramalino, steh auf und komm mit. Sollen wir ihn im Hemd weg? Ja, im Hemd, komm los, komm weg, raus! Kommissar, hier, ich bin doch... Der Taugenichts ergibt. Auf frischer Tat ertappt. Los, Platz da! Ehrlicher Platz! Leute! Die Menge umringt die Soldaten. Der Kommissar duckt sich und kriecht davon. Nicht nach Bergamo! Durch die Porta Orientale! Ja, lass den Weg dazu lang sein! Danke, Lipol! Danke schön! An den Toren der Stadt Mailand halten spanische Söldner und Zöllner Wache. Sie richten ihre Aufmerksamkeit nach draußen, damit nicht die in die Stadt eindringen, die auf die Nachricht vom Aufstand herbeieilen wie die Raben auf ein Schlachtfeld. So kann Renzo durch die Porta Orientale schleichen und Mailand verlassen. Er läuft im Zickzack, kommt vom Wege ab. In seinem Kopf herrscht eine Mischung aus Reue, Unruhe, Wut und Zärtlichkeit für Lucia. Renzo ist am Abend in Gorgonzola gelandet und hat nur ein Ziel, Bergamo, zu seinem Cousin. Wo kommst du her? Ich? Nicht aus Mailand. Mailand ist kein Ort, wo einer jetzt hingehen sollte. Also dauert der Aufruhr noch an? Man müsste dort gewesen sein, um es zu wissen. So schwindelt er sich durch alle Fragen. Ob die Herrschaften in Mailand auch an uns Arme auf dem Land denken? Oder ob sie die Gesetze nur für sich selbst machen? Wir haben einen Mund nicht nur um zu essen, sondern auch um unsere Meinung zu sagen. Verstecktes Getreide gibt es nicht nur in Mailand. Der Aufstand soll eine lang vorbereitete Verschwörung sein. Eine Verschwörung? Eine Verschwörung, angezettelt von diesem Kardinal in Frankreich, diesem Richelieu. Er denkt sich jeden Tag neue Streiche aus, um die spanische Krone zu ärgern. Es sind die Fremden, die das größte Geschrei machen. Einer der Aufwiegler war ein Fremder. Der Halunke ist von seinen Spießgesellen aus dem Gefängnis befreit worden. Renzo hört mit gesenktem Kopf zu. Ihm schmeckt sein Abendessen wie Gift. Weg. Nur weg von hier. Weg. Oft genügt schon ein einziger Wunsch, um einen Menschen durcheinander zu bringen. Was aber, wenn zwei Wünsche auf einmal ihn beherrschen, der eine mit dem anderen im Widerstreit? Dem armen Renzo geht es so schon seit vielen Stunden. Er will nach Bergamo fliehen und zugleich soll niemand ihn sehen. Die Reden im Wirtshaus haben diese beiden Wünsche über alle Maßen gesteigert. Wer weiß, wie viele Häscher und Soldaten nach ihm in den Dörfern und Gasthäusern fahnden. Wie soll er den Fluss finden und einen Fischer finden, der ihn über die Adda setzt? Renzo ist verzagt. Aber wie glücklich fühlt er sich, fühlt das Blut nun wieder warm durch seine Adern fließen, als er das Rauschen des Flusses hört. Die Adda! Noch ein Boot. Gott weiß, was er tut. Zwischen den Hecken aus Schlehen, jungen Eichen und Bocksdorn entdeckt Renzo ein kleines Fischerboot. Fischer. Fischer. Ja? Setzt ihr mich über zum anderen Ufer? Bitte nehmt mich mit. Bitte. Ich habe Geld. Und viele gute Worte. Ja. Sachte. Sachte. So. So. Gut. Ist das dort drüben Bergamo? Ja. Die Stadt Bergamo. Und das Ufer? Das Land steht unter dem Schutz San Marcos. Der Freien Republik San Marcos. Hoch lebe San Marco! Und Renzo wandert weiter. Im Licht des frühen Morgens leuchten zahllose, zarte und farbige Wolken am Himmel. Ein Himmel, der schön ist, wenn ein guter Tag sich zeigt. Schön und friedlich. Und wenn wieder bessere Zeiten kommen, werden die Herren auch wieder mailändische Arbeiter gut bezahlen. Und ich kann Lucia und ihrer Mutter Geld schicken. Die beiden Frauen können herkommen, es wird ein Hausstand gegründet. Die Trauung wird doch noch stattfinden. Mit solchen Reden gelangt Renzo zum Dorf seines Cousins. Und ehe er noch einen Fuß hineingesetzt hat, sieht er ein hohes Haus mit mehreren Reihen ungewöhnlich großer, schmaler Fenster. Er erkennt die Spinnerei, geht hinein und fragt nach Bartolo Castagnieri. Renzo! Bartolo! Wie schön, dich zu sehen. Ich freue mich, dich zu sehen. Auch wenn jetzt eine schlimme Zeit ist. Ich bin nicht aus freien Stücken gekommen. Renzo erzählt seine traurige Geschichte. Du hast auf mich gebaut und ich werde dir helfen. Oh, arme Lucia! Dieser verfluchte Don Rodrigo! Renzo, wie steht es mit Geld? Renzo streckt dir eine Hand aus, führt sie zum Mund und bläst leicht darüber hin. Niente. Verliere nur den Mut nicht. Rechne auf mich. Am gleichen Tage, dem 13. November 1628, überbringt ein Bote des mailändischen Stadthauptmannes, dem Bürgermeister von Lecco, eine Depesche, die folgenden Befehl enthält. Es ist alles aufzubieten, um durch zweckmäßige Nachforschungen zu ermitteln, ob ein gewisser junger Mann namens Renzo Tramalino, ein Seidenspinner, der aus der Gewalt des Stadthauptmannes entwichen ist, offen oder heimlich in sein Dorf zurückgekehrt ist. Wenn es sich so verhält, dann ist er mit festen Handschellen in den Kerker abzuführen, unter strengster Aufsicht zu halten, um ihm demjenigen auszuliefern, der beordert ist, ihn abzuholen. Der Bürgermeister lässt Renzos Haus aufbrechen, die Schlösser werden herausgerissen und das unbewohnte Haus mit Pflichteifer, also wie eine Stadt im Sturm genommen. Renzos Verwandte und Freunde werden verhört. Tramalino zu heißen ist ein Unglück, ein Verbrechen. Alles, was geschehen ist und geschieht, kommt Don Rodrigo zu Ohren und macht seine Pläne, Lucia in seinen Besitz zu bringen, noch teuflischer. Die Gerüchte dringen auch bis ins Kloster, der Zufluchtsstätte von Lucia und ihrer Mutter. Zwei oder vier. Sieben haben sie ins Gefängnis gesteckt. Die werden gehängt werden. Einer ist entwischt. Einer aus der Gegend um Lecco. Den Namen weiß ich nicht. Kennt ihr ihn? In unserem Dorf kennt jeder den anderen. Lucia und ihre Mutter sind tagelang beunruhigt. Dann kommt die Schaffnerin mit einer neuen Nachricht. Der Halunke, der entwischt ist, um nicht gehängt zu werden, ist ein Seidenspinner namens Tramalino. Ist er auch wirklich entkommen? Und wohin ist er geflohen? Entwischt ist er. Das sagen alle. Wohin? Weiß niemand. Lucias Mutter macht sich auf den Weg, um mehr in Erfahrung zu bringen. Auch Don Rodrigo macht sich auf den Weg. Zur Burg des Ungenannten. Um die Hilfe des Mannes in Anspruch zu nehmen, über den das Volk im ganzen Lande tuschelt und den es fürchtet, wie die von ihm gedungenen Mörder. Von diesem Manne kann ich weder Namen noch Zunamen noch Titel angeben. Gleichwohl ist er in mehr als nur einem Dokument jener Zeit erwähnt. Doch ist bei allen Chronisten jener Zeit das Bemühen zu spüren, seinen Namen zu vermeiden. Ich nenne ihn darum den Ungenannten. Auf zur Burg! Dieser Renzo ist verbannt! Lucia gehört mir! Gebraucht ist herrenloses Gut! Die Burg des Ungenannten ragt hoch über einem engen, finsteren Tal auf dem Gipfel einer Anhöhe, die einsam aus einem schroffen Gebirgszug sich erhebt und durch Felsklippen und Steilwände, durch Irrgänge von Höhlen und Abgründen mit ihr verbunden oder, es ist nicht zu unterscheiden, von ihr getrennt ist. Von der Höhe dieser Felsenburg aus herrscht der wilde Herr, wie der Adler von seinem blutigen Horst. Sieht niemanden höher und mächtiger als sich selbst. Durchlauf. Verehrter Don Rodrigo, ist dein Herr auf der Burg? Ja, eure Durchlauf. Ist da. Ich gehe allein, ihr wartet hier auf mich. Vertreibt euch inzwischen die Zeit mit Wein und Spielen. Oh, oh. Sehr gut. Der Ungenannte ist groß, von der Sonne verbrannt und fast kahl. Die Haltung und Bewegungen, Die harten Gesichtszüge und das unheimliche Funkeln der Augen verraten eine große körperliche und seelische Kraft. Kaum über die 60 ist er und in letzter Zeit von einer Unruhe erfüllt, die er mit noch finsterer Wildheit maskiert. Er sehnt sich nach den Zeiten, in denen er seine Untaten ohne jegliche Gewissensbisse verüben konnte. Ich brauche Ihre Hilfe bei einem Unternehmen, aus dem ich mich um meiner Ehre willen nicht zurückziehen kann. Don Rodrigo übertreibt die Schwierigkeiten der geplanten Entführung Lucias aus dem Kloster maßlos. Sie ist beschützt von der Fürstin, Signora Gertrude, der ehrwürdigsten und mächtigsten aller Nonnen. Und Pater Cristoforo hält seine schützende Hand über Lucia. Der Mann ist mir verhasst. Ihr werdet von mir hören, was zu tun ist. Der Ungenannte hat sein Wort so schnell Don Rodrigo verpfändet, Nebbio, um sich gegen alle Bedenken zu schützen. Signor, wie kann ich dienen? Herr, was befehlt ihr? Reite zum Kloster der Signora Gertrude und leite alles in die Wege, damit Lucia zu mir gebracht werden kann. Nimm zwei oder drei Bravi und die Kutsche. Die unselige Nonne, Signora Gertrude, durch eine höllische Lebensschule gegangen, einem kleinen Schurken hörig, ist bereit, einen schändlichen Verrat zu begehen. Sie führt Lucia mit einem falschen Auftrag in die Irre. Und Lucia gehorcht, tief erschrocken über das Verlangen der Signora, sich ungesehen aus dem Kloster wegzuschleichen. Ah, da kommt eine junge Frau. Könnt ihr uns vielleicht den Weg nach Monza zeigen? Ihr fahrt in die falsche Richtung, Monza liegt dort. Hilfe! Hilfe! Ja. Habe ich nicht so! Das ist geschafft. Der Herr wird zufrieden sein. Ich bitte euch, bei Gott und der heiligen Jungfrau, lasst mich gehen. Bitte, bitte. Der Ungenannte erwartet Lucia in ungewöhnlicher Unruhe und Anspannung. Siehst du da unten die Kutsche? Cameriera, altes Weib! Schau hin! Ich sehe sie. Sie werden bald da sein. Lass eine Sänfte zurechtmachen. In der Kutsche ist eine junge Frau. Du bleibst bei ihr und lässt sie in dein Zimmer bringen. Wenn sie dich fragt, wem die Burg gehört, hüte dich, es ihr zu sagen. Ich verstehe, Herr. Aber mach ihr Mut. Wie kann ich ihr Mut machen? Hast du niemals Herzensangst ausgestanden? Weißt du nicht, welche Worte in solchen Augenblicken gut tun? Erfinde sie zum Teufel! Geh! Ich will diese Lucia nicht im Haus haben. Ich bin ein Tor gewesen, dass ich ihm ein Wort gegeben habe. Wenn das Mädchen nur erst wieder fort ist, irgendein Dämon beschützt sie. Ein Dämon. Oder ein Engel. Ich will das Mädchen sehen. Ich muss sie sehen. Bald darauf ist Lucia im Zimmer der Alten untergebracht. Auf! Wer ist da? Soll ich aufmachen! Wer hat dir gesagt, sie wie einen Sack Lumpen auf die Erde zu werfen? Du elendes Weib! Sie hat sich in die Ecke hinsetzen wollen. Ich habe alles getan, um ihr Mut zu machen. Steht auf! Ich will euch nichts antun. Steht auf! Nur Mut, Mut! Wenn er selber es euch verspricht. Warum lasst ihr mich diese Höllenqualen leiden? Warum wurde ich entführt? Wo bin ich? Was habe ich euch getan, bei Gott? Gott, Gott, Gott! Wer keine Kraft hat, sich zu verteidigen, führt Gott ins Feld. Ach Herr, was kann ich anderes wollen, als dass ihr Erbarmen mit mir habt? Lasst mich doch gehen. Ich bitte euch, lasst mich gehen. Ihr seid doch so mächtig. Ich werde für euch beten. Gott vergibt so vieles für ein einziges barmherziges Werk. Genug! Fasst Mut. Man wird euch gleich etwas zu essen bringen. Du achtest darauf, dass sie isst. Sie schläft in deinem Bett. Ja, ja. Und morgen früh. Der Ungenannte fährt die Alte an und geht. Lucia findet keine Ruhe. Sie betet den Rosenkranz. Und mit einem Mal kommt ihr in den Sinn, dass ihr Gebet Gott wohlgefälliger ist, wenn sie ein Opfer bringt. O heilige Jungfrau, du, die ich so oft angefleht habe und die du mich so oft getröstet hast, steh mir jetzt und in der Stunde meines Todes bei. Errette mich aus dieser Gefahr. Führe mich zu meiner Mutter zurück, o Mutter Gottes. Und ich gelobe dir, Jungfrau zu bleiben. Ich entsage für immer meinem armen Renzo. Es gibt noch jemanden, der so gerne schlafen würde und es doch nicht kann. Die Finsternis und die Stille der Nacht lassen den Ungenannten an allem zweifeln. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es keines? Er greift nach der Pistole und spannt den Hahn. Und wenn es jenes andere Leben nun doch gibt? Was dann, wenn er sich erschießt? Was in aller Welt versetzt so viele verschiedene Menschen in die gleiche Freudenstimmung? Nebbio, was gibt es? Was ist los? Kardinal Federigo Borromeo, der Erzbischof von Mailand, ist eingetroffen. Deshalb ist das Volk auf den Beinen. Und das Glockengeläut geschieht aus Freude. Um eines Mannes willen, alle in Eile. Alle in Freude. Was hat dieser Mann, um so viele Leute fröhlich zu machen? Wenn er mich trösten könnte. Warum gehe ich nicht auch? Warum nicht? Ich werde gehen. Ich werde hingehen. Ich will hören, was dieser Mann mir zu sagen hat. Kommt mit, kommt mit. Wo ist der Kardinal? Was will er? Der Kardinal ist im Haus des Pfarrers. Federigo Borromeo, geboren 1564, war einer von den zu allen Zeiten seltenen Menschen, die einen herausragenden Verstand, alle Mittel eines großen Reichtums, alle Vorteile eines privilegierten Standes und einen beharrlichen Willen darauf verwenden, nach dem jeweils Besten zu suchen und es zu tun. Überzeugt, dass das Leben nicht dazu bestimmt ist, für viele eine Last und für wenige ein Fest zu sein, sondern für alle ein Amt ist, über das Rechenschaft abgelegt werden muss eines Tages, beginnt er schon als Junge darüber nachzudenken, wie er sein Leben nützlich und fromm gestalten kann. Aus dem Jungen wird ein umsichtiger, großzügiger, sparsamer, fürsorglicher, wohltätiger Mann, der sich unkompliziert im Umgang gibt, mit einer vom Herzen kommenden Höflichkeit. Er ist ein Forschender und Gelehrter, ein Neugieriger mit festen Überzeugungen und großer Beständigkeit, ein bewundernswerter Mann mit kleinen Fehlern, der rund 100 Werke in Lateinisch und Italienisch hinterlassen wird. Oh, was für ein kostbarer Besuch. Und wie dankbar muss ich euch für diesen guten Entschluss sein. Obgleich ihr mir vielleicht einen kleinen Vorwurf machen könnt. Einen Vorwurf? Ja, gewiss trifft mich ein Vorwurf. Denn schon längst hätte ich zu euch kommen sollen. Zu mir? Wissen euer Durchlaucht, wer ich bin? Hat man euch meinen Namen richtig genannt? Der Kardinal hält eine flammende Rede. Ihr, für den ich so oft gebetet habe, ihr unter meinen Kindern, die ich doch alle von Herzen liebe. Gott allein weiß, Wunder zu bewirken und hilft der Schwäche, der Langsamkeit seiner armen Diener. Der Ungenannte bleibt sprachlos. Ihr habt mir doch eine gute Nachricht mitzuteilen. Und lasst mich darauf so lange warten. Ich trage die Hölle im Herzen. Sagt mir, was ist das für eine gute Nachricht, die ihr von mir erwartet? Dass Gott euer Herz angerührt hat. Gott, Gott, Gott! Wenn ich ihn sähe, wenn ich ihn hörte, wo ist dieser Gott? Ihr fragt mich, wem ist er näher als euch? Gott will durch euch zu einem Ruhm gelangen, den kein anderer ihm gewähren kann. Dass 1000 Stimmen eure Taten verabscheuen, das sind Stimmen der Angst und des Neides auf eure unselige Macht. Aber ihr könnt im Guten Großes tun. Gott kann euch vergeben. Während dieser Worte strahlt das Gesicht des Kardinals Und die Augen des Ungenannten werden feucht. Er, der seit seiner Kindheit keine Tränen mehr kennt. Der Kardinal ergreift die Hand des Tyrannen, umarmt ihn. Ich begreife, wer ich bin. Und ich empfinde eine Freude, wie ich sie noch niemals in meinem ganzen entsetzlichen Leben gefühlt habe. Und nun erzählt der Ungenannte von Lucia und Don Rodrigo, von der Gewalttat und vom Leiden der Ärmsten. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Befindet sich Don Abbondio unter den versammelten Geistlichen? Don Abbondio? Don Abbondio aus Lecco! Der hochehrwürdige Herr Kardinal wünscht den Pfarrer von Lecco zu sprechen, meine Herren. Don Abbondio? Mich? Das muss ein Irrtum sein. Es ist durchaus kein Irrtum. Ich habe eine gute Nachricht und einen sehr schönen Auftrag zu vergeben. Lucia Modella ist gefunden und hier in der Nähe, im Haus dieses meines lieben Freundes. Und ihr sollt euch nun mit ihm auf den Weg dorthin machen. Don Abbondio tut alles, um seine Unlust, seinen Schreck und seinen Widerwillen zu verbergen. Aber was immer er vorbringt, es nützt ihm nichts. Und er wagt nicht fortzulaufen und so fleht er im Herzen. Ach, wenn ich doch zu Hause wäre. Als sich Kardinal Borromeo und der Ungenannte vor den versammelten Geistlichen zeigen, geht mehr als einem der Spruch Jesajas durch den Kopf. Der Wolf und das Lamm werden beieinander weiden. Der Löwe und der Ochse werden zusammen Stroh fressen. Der Himmel steht mir bei. Dieser Seufzer gilt dem Maultier, das Don Abbondio besteigen muss. Und dann bricht die Karawane mit einer leeren Sänfte zur Burg des Ungenannten auf, um Lucia zu holen. Don Abbondio, ihr seid es? Ich bin es wirklich. Ich selbst. Euer Pfarrer ist hierher geritten. Es ist die heilige Jungfrau, die euch geschickt hat. Aber können wir fortgehen? Können wir wirklich fortgehen? Der hochehrwürdige Kardinal Borromeo will euch sehen. Auch eure Mutter ist schon auf dem Weg zu euch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei es gedankt. Für Don Abbondio ist der Rückweg nicht ganz so voller Furcht wie kurz zuvor der Ritt hinauf zur Burg des Tyrannen. Aber Angst hat Don Abbondio noch immer. Er denkt an Don Rodrigo. Dem wird die Schande nicht schmecken. Jetzt wird er ganz und gar zum Teufel werden. Und er wird die Wut an mir auslassen. Weil ich in alles verwickelt wurde. Mit dem Kardinal, der sich nicht an. Es sind immer die kleinen Leute, die alles ausbaden müssen. Hey, du blöder Esel, nicht so schnell. Ich bin es, wer wieder der Dumme ist. Die Dinge werden schlimmer als zuvor. Die Dinge, die Gutes tun, tun es im Großen. Und wenn sie diese Genugtuung erreicht haben, sind sie zufrieden. Und wollen sich nicht um die Folgen kümmern. Auch Lucia wird von aufwallenden Gedanken und Gefühlen bedrängt. Ihr Gelübde. Sie weiß nicht ein noch aus. Wem soll sie sich anvertrauen? Wie Renzo je wieder unter die Augen treten? Ein denkwürdiger Tag. Lucia und ihre Mutter fallen einander in die Arme. Und der Kardinal erfährt von Don Abbondios Pflichtverletzung. Wenn der Herr Pfarrer aufrichtig mit uns umgegangen wäre und meine armen Kinder gleich getraut hätte, so wären wir alle zusammengeflohen. Weit fort. Der Herr Pfarrer wird mir über die Angelegenheit Rechenschaft ablegen. Lucia. Ansonsten seid nun guten Mutes. Aber wie kann einer wie Renzo, der in solche Gewalttaten verwickelt ist, mit so einem Mädchen verbunden sein? Wer weiß, was in Mailand alles gespielt wird. Es gehört nicht viel dazu, arme Leute als Schurken hinzustellen. Ich werde mich nach ihm erkundigen. Auch auf der Burg des Ungenannten ereignen sich neue Dinge und nichts ist mehr, wie es vorher war. Die Bekehrung ruft bei manchen auch Besorgnis und Murren hervor. Hört mir zu! Niemand, der unter meinem Schutz und in meinen Diensten steht, darf von jetzt an Böses tun. Wer unter diesen Bedingungen bleiben will, den will ich lieben wie meinen Sohn. Am folgenden Tag tuscheln und reden die Leute in Lecco und der ganzen Gegend von der geretteten Lucia und dem bekehrten Ungenannten. Kardinal Borromeo bringt Lucia bei einem vornehmen Mailänder gelehrten Ehepaar in Sicherheit. Dann wendet der Kardinal sich Don Abbondio zu. Herr Pfarrer, warum habt ihr euch geweigert, diese arme Lucia mit ihrem Bräutigam ehelich zu verbinden? Wenn Monsignore wüssten, was für drohende Befehle ich bekommen habe, nicht zu reden. Monsignore können nicht überall sein. Und ich bin hier in Gefahr. Sprecht. Ich will nichts weiter als euch ohne Schuld finden. Ja, ich habe mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Bei Todesstrafe haben die Schurken mir untersagt, diese Eheschließung zu vollziehen. Und das scheint euch ein hinreichender Grund, um eine ausdrückliche Pflicht nicht zu erfüllen. Don Abbondio lässt den Kopf hängen. Bei dieser Beweisführung war ihm zumute wie einem Hühnchen in den Klauen eines Falken, der es emporträgt in eine Luft, die es noch nie geatmet hat. Diese Heiligen sind schon wunderlich, denkt Don Abbondio. Im Grunde liegt ihnen die Liebschaft eines jungen Paares mehr am Herzen als das Leben eines armen Priesters. Warum aber habt ihr euch zu diesem Amt verpflichtet, das euch befiehlt, den Leidenschaften der Welt kämpfend entgegenzutreten? Don Abbondio denkt an den Tyrannen auf der Burg und an seine eigene kleine Notlüge. Fürchte auf der Welt, jedem Satan fällt er um den Hals. An mir macht er die Hölle heiß. Aber es sind die Vorgesetzten, die immer recht haben. Herr Pfarrer, sprecht. Ich sehe ein, dass ich gefehlt habe. Aber was sollte ich in einer solchen Bedrängnis tun? Und das fragt ihr noch? Lieben, mein Sohn. Lieben und beten. Die Ruchlosigkeit stützt sich nicht nur auf ihre eigenen Kräfte, sondern auf die Leichtgläubigkeit und Angst der anderen. Euer Eminenz haben gut reden, aber steckt einmal in der Haut eines armen Priesters. Wie wahr. Eine Aussprache gibt es auch zwischen Lucia und ihrer Mutter, bevor Lucia nach Mailand eskortiert wird. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen. Ich kann nicht mehr Renzos Frau werden. Wie? Was? Was ist geschehen? Lucia erzählt weinend das Unabänderliche, Maria, enthüllt ihr Gelübde. Den Herrgott, der über allem steht, dass wenn ich freikomme, ich nur noch dem lieben Gott und der Madonna dienen werde. Und was willst du nun tun? Jetzt wird der Herr für mich sorgen, der Herr und die Madonna. Und Renzo? Mit Worten des Trostes und der Klage trennen sich die beiden Frauen mit dem Versprechen, spätestens im nächsten Herbst einander wiederzusehen. Dann vergehen viele Monate, ohne dass Agnese irgendetwas von Renzo erfahren kann. Auch Kardinal Borromeo erfährt nur Gerüchte und Legenden. Vom Straßenräuber, Aufwiegler Renzo ist die Rede, vom berüchtigten Lorenzo Tramagino. Und eines Tages bekommt der Stadthauptmann von Bergamo den Befehl, aus Venedig Nachforschungen anzustellen, ob sich der und der Mensch in seinem Gerichtsbezirk aufhalte. Cousin Bartolo verhält sich allen Fragenden gegenüber, auch denen, die der Kardinal ausschickt, misstrauisch und weist sie in die Irre. Nun erwähne ich noch einmal den Krieg um die Erbfolge in den Herzogtümern Mantua und Montferrat. An den Auseinandersetzungen um diese Erbfolge sind beteiligt Carlo Gonzaga, rechtmäßiger, aber von niemandem anerkannter Erbe, und Ferrante Gonzaga, Fürst von Guastalla, sowie Carlo Emanuel I., Herzog von Savoyen, und auch Margarita Gonzaga, die Witwe des Herzogs von Lothringen, und Don Gonzalo, der darauf brennt, Krieg zu führen. Verwickelt sind auch in wechselnden Bündnissen der Hof von Madrid, Kardinal Richelieu, die venezianischen Herren und der Heilige Vater. Ebenso Maria de' Medici, der Gouverneur von Mailand, sowie der deutsche Kaiser und Wallenstein mit seinen Truppen. In Lageberichten über Mailand werden auch die aufsehenerregende Flucht und die wahren und unterschobenen Handlungen Renzos erwähnt. Renzo aber hat nur diese zwei Wünsche: verborgen zu leben und Lucia Nachricht von sich zu geben und von ihr zu hören. Und so lässt er Briefe aufsetzen. Und nach vielen Mühseligkeiten gelingt ein Briefwechsel über Boten zwischen Agnese und Renzo. Da die Briefe von bezahlten Schreibern angefertigt sind, enthalten sie allerlei dunkle Andeutungen, was alle Beteiligten in Aufregungen stürzt. Also schreiben. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe ein Auskommen hier und hoffe, in naher Zukunft einiges Geld angespart zu haben, um ein Versprechen einzulösen. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Mit den besten Grüßen auch an eure Tochter Lucia? Ich unterschreibe dann selbst. Bis zum Herbst 1629 bleiben alle, gezwungen oder freiwillig, in der Lage, die ich beschrieben habe. Der Aufstand von Mailand hat zweifelhafte Früchte getragen. Verwüstung und Verlust von Lebensmitteln während des Aufstandes selbst, unmäßigen und übermütigen Verbrauch, solange der Brotpreis festgesetzt war. 4 Unglückliche wurden als Rädelsführer gehängt. Im November und Dezember 1629 wird in Mailand alles schlimmer, als es je war. Die Gesetze selbst unterstützen das Wachsen der Hungersnot. Mit aller Gewalt und allen Folgen entfaltet sie sich zum Ende des harten Winters. Die Straßen bieten einen unbeschreiblichen Anblick, sind fortwährender Schauplatz des elenden Leidens. Oft stürzt ein auf den Tod erschöpfter plötzlich nieder und bleibt als Leiche auf dem Pflaster liegen. Nichts kann der tun, der sich aus Mitleid hinabbeugt. Den ganzen Tag hört man in den Straßen ein verworrenes Summen von klagenden Stimmen, des Nachts Seufzen und Schmerzensgeheul, unterbrochen durch dumpfe Töne der Verzweiflung, die in einem Aufschrei enden. Der Zustrom vom Land in die Stadt nimmt kein Ende. Das Mailänder Krankenhaus, eine quadratische Anlage links der Porta Orientale, 500 Schritt lang, mit 2 Eingangstoren und 288 Kammern, wird mit Kranken gefüllt. Die Zahl der täglich im Krankenhaus Sterbenden steigt in kurzer Zeit auf über 100, sei es wegen des Schmutzes, des Mangels, der Erniedrigung der Menschen, des Leidens der Seele, der Ansteckung. Erst die Ernte lindert das Leiden, als schon eine neue Plage sich zeigt. Der Erbfolgekrieg verwickelt mehr und mehr Parteien. 28.000 Infanteristen und 7.000 Berittene ziehen in 8 Tagesmärschen durch das Herzogtum Mailand. Wallensteins Söldner. Der 30-jährige Krieg steht im 11. Jahr. Ein großer Teil der Bewohner flieht in die Berge. Die Soldaten plündern, zerstören, vergewaltigen. Zieht ein Trupp davon und hört man in der Ferne den Klang der Trommeln verhallen, folgen einige Stunden der fürchterlichen Stille, dann kündigen neue verfluchte Trommelwirbel und neue verfluchte Trompetentöne einen neuen Trupp an. Wer nichts findet, verbrennt die Häuser. So wird es von Mal zu Mal schlimmer, 20 Tage lang, denn in so viele Truppen ist das Heer eingeteilt. Colico ist das erste Dorf des Herzogtums, in das die Teufel einfallen. Dann stürzen sie sich auf Belano, ergießen sich über die Valsassina und drängen von dort in das Gebiet von Lecco ein. Im kaiserlichen Heer geht die Pest um. Ja, was soll ich anfangen? Wohin soll ich gehen? Jetzt bring ich erst mal diese Sachen in Sicherheit. Und dann machen wir es wie alle anderen auch. Aber bitte, ihr steht mir ja nur im Weg herum. Glaubt ihr, die anderen müssen nicht auch ihre Haut in Sicherheit bringen? Glaubt ihr, die Soldaten führen den Krieg nur gegen euch? Ach, was für Menschen! Was für Herzen! Jeder denkt nur an sich! Um mich wird sich keiner kümmern. Wollt ihr mich den Märtyrer Tod preisgeben? Was machen wir mit dem Geld? Ja, was machen wir damit? Gebt es mir. Ich vergrab es zusammen mit dem Silber. Hier, das Gebetbuch, das wenigstens werdet ihr doch wohl tragen. Ja, ja, aber wohin gehen wir? Als Erste gehen wir auf die Straße. Wie alle anderen auch. In diesem Augenblick kommt ein Hese mit einem kleinen Tragkorb und wichtiger Miene. Die Burg ist ein sicherer Ort. Ohne den Willen seines Herrn können dort nur die Vögel hinaufgelangen. Ach, eine Eingebung des Himmels. Ja. Und dann wird in ein Käfig hineingeraten. Mit all eurem Gerede, da kommen wir nicht von der Stelle. Könnte man nicht jemanden finden, der mit uns käme, um mir seinen Geleitschutz zu geben? Ja, wieder etwas, um Zeit zu verlieren. Don Rondio schimpft auf den Kaiser, die Herzöge, den Gouverneur. Sie sollten einmal hier sein. Sie haben Rechenschaft abzulegen. Ja, ja, ja. Der Ungenannte handelt, wie er es sich vorgenommen hat. Er hilft den Armen und tut Gutes. Seine Reue und seine Taten wecken Bewunderung und Achtung. Die Guten haben einen dazugewonnen, die bösen Kräfte eine Stütze im Land verloren. Als beim Anrücken der deutschen Truppen die ersten Flüchtlinge um Schutz bitten, lässt der Bekehrte verbreiten, dass sein Haus allen Flüchtlingen offen steht. Mögen auch unsere Sachen verloren gehen. Aber wir sind wenigstens in Sicherheit. Was für eine Geschichte. Begreift ihr nicht, dass dieses Zusammenlaufen von so vielen Leuten die Soldaten mit Macht herbeilockt? Nein. Sie werden glauben, hier die Schätze zu finden. Nein, nein, in Gefahr ist es besser, wenn viele zusammen sind. Ja, genau. Jeder Söldner verspeist doch von uns 100 im Handumdrehen. Ach was, wir haben anderes zu tun, als hier heraufzukommen. Seid willkommen. Ah, ja. Auf die große Güte Durchlauf vertrauend. Meine Haushälterin und ja. Diese ist eine Frau, der euer Gnaden schon Gutes getan haben. Die Mutter jener... Lucia, ich bin Agnese. Fasst Mut. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich höre, dass auch auf der anderen Seite Söldner sich herumtreiben, aber... Das ist wahr, aber wir sind auch auf ihre Ankunft gefasst. Oh Gott sei Dank. Zwischen zwei Feuern. Wohin habe ich mich locken lassen? Zwischen zwei Feuern. Viel steht in der alten Handschrift vom Krieg, von der Hungersnot. Aber viele, viele Seiten, kein Wort, keine Nachricht mehr von Renzo und Lucia. Steins Regimenter sind wie tolle Hunde. Nein, die Anhaltiner treiben es viel übler. Die Montecuculis reiten und stechen Leben nieder. Alles Teufel. Aber wer von ihnen ist nun schon über die Brücke vom Lecco gezogen? Nur die sind wir los. Weinsteins Reiter, Anhaltinische, das Fußvolk Merodes. Das Fußvolk von Brandenburg. Und dann Ferraris Reiter, die Altringer Fürstenberg, Coloredo sind sie nun. Dann diese noch und wieder andere. Und als es dem Himmel gefällt, zieht auch Galasso hinüber. Und dieser ist der Letzte. Und das ganze Land ist wieder frei. Täglich verlassen Flüchtlinge die Burg. Wenn wir jetzt schon gehen, stoßen wir auf die Marodeure und Nachzügler. Und je länger wir zögern, desto besser ist Gelegenheit für die Schelme im Dorf, das Haus aufzubrechen. Don Abondio, Pietro hat recht. Kommt es darauf an, sich zu schützen, so ist es immer Don Abondio, der seine Haushälterin besiegt, wenn er nicht ganz und gar den Kopf durch bevorstehende Gefahr verliert. Die drei verlassen als Letzte die Burg. Den Reisenden kommen Dinge vor Augen, die ihnen bis jetzt nur beschrieben wurden. Die Weinreben aus der Erde gerissen, der Boden zerstampft, in den Dörfern zerschlagene Türen und Fenster, Unrat und verpestete Luft. Ach, endlich zu Hause. Gott sei Dank. Und der Jungfrau Maria. Wir werden wieder auf die Füße zu stehen kommen. Oh, diese Schweine! Oh nein! Was ist? Dieser Räuber, Don Abondio! Ja! Don Abondio, das Geld ist weg! Das Silber ist gestohlen! Statt des vergrabenen Geldes und Tafelsilbers finden Perpetua und Don Abondio im Garten unter dem Feigenbaum ein aufgewühltes Loch. Das ist deine Schuld! Wenn es nach euch gegangen wäre, dann hätten wir nicht einmal unser Leben retten können. Aber was sind das für unsinnige Reden? Schweig! Perpetua schweigt. Aber nicht sofort. Und nicht auf Dauer. Immer wieder fängt sie davon an, dass allerlei Besitz ihres Herrn, den beide von den Soldaten fortgeschleppt glauben, wohlbehalten sich bei Nachbarn im Dorf befindet. Wenn ich nun einmal nichts mehr davon hören will, was fort ist, ist fort. Was soll ich mit allen Streit anfangen? All diese Schrecken sind noch nicht vorüber, als schon ein neues Unglück kommt. Die Pest, die die Gesundheitsbehörde mit dem Einmarsch der deutschen Truppen ins Mailändische gefürchtet hat, ist wirklich dort eingedrungen. Und sie ist dort nicht geblieben, sondern hat einen großen Teil Italiens entvölkert. Wir können nur hoffen, dass Lucia und Renzo noch leben. Die Handschrift verrät nichts von den beiden Liebenden, aber berichtet ausführlich über die Pest. Was macht die Obrigkeit? Was lassen die Behörden verlauten? Am Anfang ist keine Pest. Durchaus keine. Um keinen Preis. Nur das Wort auszusprechen ist verpönt. Dann pestartiges Fieber. Die Vorstellung schleicht sich heimlich durch ein Beiwort ein. Dann nicht wirklich Pest. Das heißt schon Pest, aber nur in einem gewissen Sinn. Nicht wirklich Pest. Aber etwas, für das man keinen anderen Namen zu finden weiß. Endlich doch Pest, ohne Zweifel. Aber schon verbindet sich eine andere Vorstellung damit. Die Vorstellung der Giftmischerei und Hexerei, die den Sinn und die Vorstellung des Wortes Pest, die sich nicht mehr zurückweisen lässt, verfälscht und verwirrt. Was wird alles geredet? So sagt der Barbier aus der Ortschaft Bellano zum Gesundheitskommissar. Diese Art Krankheit ist keine Pest. Das ist an einigen Orten die Folge der herbstlichen Ausdünstungen der Sümpfe. An anderen ist es die Folge des Elends, das die Menschen durch den Durchmarsch der Deutschen erlitten haben. Darauf antwortet der Gesundheitskommissar. Wenn es so ist, dann gebe ich mich zufrieden. Der Arzt Tadino beobachtet. Die Menschen liegen auf den Feldern. Sie sehen aus wie wilde Geschöpfe, von denen einige Minzkraut, andere Rosmarin und wieder andere ein Fläschchen Essig in der Hand halten. Am 30. Oktober macht sich die Gesundheitsbehörde daran, Pässe vorzuschreiben, um verseuchte Personen von der Stadt fernzuhalten. Ein Hitzkopf schreit. In der ganzen Stadt sind die Türen und Mauern mit blassgelbem Schmutz besudelt. Gift! Wir sollen vergiftet werden! Der Gouverneur Ambrogio Spinola schreibt in einem Brief. Signores, ich bin sehr betroffen, aber der Krieg, der Krieg! Dieser Krieg übrigens rafft 1 Million Menschen hin und endet nach der Einnahme und grausamen Plünderung des Herzogtums Mantua damit, dass alle den neuen Herzog anerkennen, dessen Vertreibung das Ziel des Krieges gewesen war. In Mailand hat man unterdessen erneut mit Gift beschmierte Mauern, Haustüren und Türklopfer gesehen oder zu sehen gemeint. Die Neuigkeit von solchen Entdeckungen fliegt von Mund zu Mund und wie es meistens zu geschehen pflegt, wenn die Gemüter voreingenommen sind, verursacht das Hören die Wirkung des Sehens. Ein ausgesuchtes, plötzlich wirkendes, schnell durchdringendes Gift benutzen die Salber. Gewonnen aus Kröten und Schlangen, aus dem Speichel der Pestkranken, ja aus noch schlimmeren. Aus allem, was wilde und verdrehte Fantasie an Abscheulichem und Widerwärtigem nur ersinnen kann. Wer als Salber verdächtigt wird, ist in Gefahr. Und alle liegen auf der Lauer, Salber zu entdecken. Der Argwohn wird zur Gewissheit, die Gewissheit zur Wut. Der Alte da salbt die Bänke. Die Kirchenbänke sind vergiftet. Ja, jeder Unbekannte ist in Gefahr. Die Seuche aber greift immer rasender um sich. In kurzer Zeit gibt es fast kein Haus mehr, das nicht von ihr erfasst ist. Die Zahl der Kranken im Lazarett steigt von 2 auf 12.000, später auf 16.000. Die tägliche Sterblichkeitsziffer steigt von 500 auf 3.500. Ob Lucia und Renzo noch leben? In der Handschrift ist von ihnen und Agnese kein Wort zu finden. Aber von Don Rodrigo. In einer Nacht gegen Ende August, als die Pest am heftigsten wütet, geht Don Rodrigo in Begleitung seines Hauptmannes, des Grauen, nach Hause. Er kommt aus einer Gesellschaft mit Freunden, die sich gewöhnlich zu Schwägereien treffen, um die traurigen Zeiten zu vergessen. Jedes Mal finden sich neue Freunde, jedes Mal werden alte Freunde vermisst. Oh, mir geht es gut. Mir geht es gut, wie du siehst. Ich bin ganz gesund, aber ich habe viel getrunken. Oh, dieser Wein war zu stark. Ich bin totenmüde. Stell das Licht etwas beiseite. Es blendet mich. Ja, das kommt vom starken Bernaccia. Der Graue, der größte Schurke im Dienste Don Rodrigos, geht auf Abstand. Sei bereit, wenn du mich läuten hörst. Nimm das verdammte Licht weg. Weiß der Teufel, warum es mir so zuwider ist. Gute Nacht. Eine gute Nacht. Die Decken sind Don Rodrigo schwer wie Felsbrocken. Als er endlich stöhnend einschläft, überfallen ihn die hässlichsten und verwirrendsten Träume der Welt. Platz, Platz da! Gesinde, wieder mit euch! Pater Cristoforo, was wollt ihr von mir? Euer Fluch trifft mich nicht! Ja, ihr habt Lucia nicht beschützen können! Don Rodrigo fühlt ein Feuer im Innern, eine Schwere in allen Gliedern. Er schaut nach der schmerzenden linken Seite und sieht eine ekelhafte schwarzblaue Pestbeule. Grand! Aber du bist immer mein Getreuer gewesen. Ja, Herr. Ich hab dir mal Gutes getan. In ihrer Güte. Dir kann ich trauen. Ja, zum Teufel, ja. Um mich steht es schlecht, Grauer. Ich habe es bemerkt. Befehlen Sie. Weißt du, wo der Wundarzt Kyoto wohnt? Das weiß ich sehr wohl. Seid unbesorgt, ich gehe und komme gleich zurück. Grauer! Grauer, gib mir ein wenig Wasser, ich brenne vor Durst. Nein, Herr, nicht ohne das Gutachten des Arztes. Zu nah will der Graue dem Pestkranken nicht kommen. Don Rodrigo kriecht wieder unter die Decke und begleitet den Grauen in Gedanken zum Haus des Wundarztes. Zählt die Schritte, berechnet die Zeit. Da hört er die Schellen der Monati. Ein schrecklicher Verdacht schießt ihm durch die Sinne. Der Graue hat die städtischen Krankenpfleger geholt. Du Verräter, du niederträchtiger Verräter, Hilfe! Mörder! Don Rodrigo zieht die Pistole unter seinem Kopfkissen hervor. Der Graue ist beschäftigt, eine Truhe aufzubrechen und Geld und Wertsachen herauszunehmen und zu teilen zwischen sich und den Monatti. Und Don Rodrigo ist es jetzt wirklich bereit. Ein letzter schrecklicher Aufschrei. Nach einem letzten verzweifelten Versuch, sich loszuwinden, sinkt Don Rodrigo erschöpft zusammen und blickt starr vor sich hin. Die Monatti legen ihn auf die Bahre und schleppen ihn fort. Der Graue bleibt zurück und rafft noch die Kleidung seines Herrn zusammen. Er hat sich gehütet, mit den Monatti in Berührung zu kommen, aber Die Kleider nach Geld durchsucht er. Während der Graue am nächsten Tag es sich in einem Wirtshaus wohl sein lässt, wird ihm schwarz vor Augen. Er fällt in die Hände der Monatti, die ihn ausrauben, auf einen Karren werfen. Schau mal, da ist noch einer. Der macht's doch nicht mehr lange. Hey, hey, da Geld! Geld. Komm, geh auf! Hey! Na, komm, komm, lass ihn auf. Komm, Mensch, ist der Schmerz. Oh, nochmal. Oh, ja. So. Los. So stirbt er. Verlassen wir diese Unglücksstätte. Gehen wir zu Renzo, der als Seidenspinner unter dem Namen Antonio Rivolta bei seinem Cousin in Bergamo arbeitet, der in der Sicherheit der Freien Republik San Marco ist, der während des Krieges in Versuchung gerät, Soldat zu werden und mit dem republikanischen Heer in Mailand einzufallen. Ja, dann komme ich als Sieger nach Hause und sehe Lucia wieder und spreche mich endlich mit ihr aus. Wenn Sie dort einmarschieren müssen, so werden Sie es auch ohne dich tun. Der Mailänder Staat ist kein Bissen, den man so leicht hinunterschluckt. Da hat man es mit Spanien zu tun. Weißt du, was das heißt mit Spanien? Ach, die Republik San Marco ist bei sich zu Hause stark, aber hier braucht es was anderes. Soldat sein ist kein Beruf für dich. Andere Male beschließt Renzo, heimlich, verkleidet und unter falschem Namen wegzugehen. Aber auch davon bringt ihn Bartolo ab. Dann erreicht die Pest Bergamo. Was soll ich sagen? Auch Renzo wird von ihr ergriffen und er wird von selbst wieder gesund. Und mit der Rückkehr des Lebens stellen sich heftiger denn je die Erinnerungen, die Wünsche des Lebens wieder ein. Das heißt, er denkt mehr denn je an Lucia, von der er nichts weiß. So wenig wie wir. Bartolo, ich gehe. Ja, ich gehe, um endlich Gewissheit zu haben. Wenn Lucia nur lebt, finden werde ich sie. Ich will endlich von ihr hören, was es mit dem Gelübde auf sich hat. Aus diesen Briefen bin ich nicht schlau geworden. Ja, geh diesmal. Und wenn Gott es will, sehen wir uns wieder. Komm nur in Begleitung wieder. Und so Gott will, werden wir alle Arbeit haben. Wenn nur diese teuflische Seuche endlich vorbei ist. Ja. Leb wohl, Bartolo. Leb wohl, Renzo. Und pass auf dich auf. Drei Tage, nachdem Don Rodrigo ins Krankenhaus gebracht wird, zieht Renzo los. Mit 50 Scudi, einem Zeugnis auf den Namen Antonio Rivolta und einem langen Messer in der Hosentasche. Das Mindeste, was ein rechtschaffener Mann zu jener Zeit trägt. Renzo wandert unter einem strahlenden Himmel seiner Heimat zu. Und er begegnet auf langen Strecken der traurigsten Einsamkeit nur manchmal einem schwankenden Schatten, mehr tot als lebendig. Oder Toten, die ohne Gesang in die Grube getragen werden. Früchte liegen Renzo zu Füßen, den ganzen Weg über. Feigen, Pfirsiche, Pflaumen, Äpfel, Trauben. Denn das Jahr ist außergewöhnlich fruchtbar. Und es ist niemand, der sich um die Ernte kümmert. Oh mein Gott. Gegen Abend sieht er sein Dorf. Tote liegen an den Hecken. Er ist es. Er ist es wirklich. Du bist hier? Du? Ich bin hier, wie ihr seht. Und Lucia? Sie ist in Mailand, wenn sie noch auf dieser Welt ist. Und Agnese, lebt sie? Es kann sein, aber wer soll das wissen? Sie ist zu ihrem Verwandten ins Valsassina gegangen. Und Pater Cristoforo? Der ist schon eine ganze Weile fort. Aber du, was willst du um des Himmels willen in dieser Gegend? Der Haftbefehl... Ach, die Kommissare haben jetzt an andere Dinge zu denken. Folge dem Rat eines alten Mannes, der es gut mit dir meint. Binde dir die Schuhe fest und geh wieder dahin, wo du herkommst, ehe dich jemand sieht. Weißt du nicht, dass die Soldaten gekommen sind, um dich zu suchen? Dass sie alles durchstöbert haben? Ich weiß nur zu gut, Die Schurken. Lebt er denn noch? Ich sage dir doch, niemand ist hier. Ich frage, ob er hier ist, der Schurke. Oh, heiliger Himmel, sei still. Ist er hier oder ist er nicht hier? Er ist nicht hier. Geht. Folgt meinem Rat. Perpetua ist tot. Es ist ein Wunder, dass ich lebe. Wenn die Übriggebliebenen jetzt nicht Vernunft annehmen und sich alle Grillen aus dem Kopf schlagen, dann steht das Ende der Welt bevor. Ich weiß, was ich tue. Sagt niemandem, dass ihr mich gesehen habt. Ihr seid Priester und ich eines eurer Schafe. Verratet mich nicht ein zweites Mal. Du willst dich und mich zugrunde richten. Ich verstehe. Ich verstehe. Renzo geht nach Mailand, um Lucia zu finden. Die Stadttore werden bewacht. Es soll niemand ohne Erlaubnis in die Stadt gelangen. Hey, du da! Renzo zeigt einen halben Dukaten. Der Wachmann und der Porta Nova in Mailand, der entweder die Pest schon hatte, oder sie weniger fürchtet, als er die halben Dukaten liebt, winkt Renzo, ihm das Geldstück zuzuwerfen. Geht schnell durch. Na los, weiter! Die mailändischen Straßen sind voller Leichen und Sterbender. Auf der Stradone di Santa Teresa sieht Renzo endlich einen lebenden Menschen. Jeder, Signore, bitte, bitte bleib doch stehen. Fort, fort, fort! Hält's halber! Wenn du mir noch einen Schritt näher kommst, dann spieß ich dich auf! Solange der Mann lebt, was viele Jahre sein werden, wiederholt er diese Geschichte jedes Mal, wenn er von den Salbern spricht. Diejenigen, die noch behaupten, dass es nicht wahr gewesen ist, sollen mir nicht damit kommen. Denn man muss die Dinge eben mit eigenen Augen gesehen haben. Und Renzo, der keine Ahnung hat, in welcher Gefahr er geschwebt hätte, wenn mehr Leute auf der Straße gewesen wäre, denkt, jener Mann müsse närrisch gewesen sein. Als Renzo auf den Platz von San Marco tritt, ist das Erste, was ihm auffällt, zwei aufgerichtete Balken mit einem Seil und Rollwinden. Und er erkennt sofort die abscheuliche Foltermaschine. Mit ihr wurden Menschen, die als Salber bezichtigt wurden, zu dem Geständnis gebracht, die tödliche Krankheit verbreitet zu haben. Eine jener maßlosen und unwirksamen Mittel gegen die Pest, mit denen man in jenen Tagen geradezu verschwenderisch umgeht. Als Nächstes zieht an Renzo ein Karren vorbei mit Toten. Die Leichen sind nackt. Einige notdürftig in Lumpen gewickelt, aufeinander gehäuft. Ineinander verschlungen wie ein Haufen Schlangen. Arme schlagen auf die Räder. Köpfe baumeln herunter. Jungfräuliche Haartrachten lösen sich auf. Ja, lass es nicht wahr sein. Lass mich nicht daran denken. Sie lebt. Sie ist tot. Sie lebt. Sie lebt. Sie ist tot. Sie lebt. Wenn ich jetzt anfange, mich kindisch zu benehmen, wie soll es dann weitergehen? Ich muss sie finden. Als Renzo an der Ecke der gesuchten Straße ankommt, sieht er vier Karren in der Mitte und wie auf einem Getreidemarkt Leute kommen und gehen. Es sind die Monatti, die in die Häuser gehen und Monatti, die mit einer Last auf den Schultern herauskommen, die sie auf den einen oder anderen Karren werfen. Einige in ihrer roten Uniform, Schellen an den Füßen, viele in noch auffälligerer Kleidung mit bunten Federbüschen und Quasten. Aus den Fenstern dringen traurige Rufe. Oh Herr im Himmel! Renzo sieht, wie Kranke ins Lazarett geführt werden. Einige, mit Gewalt getrieben, wehren sich vergebens. Sie wollen in ihrem Bett sterben und antworten mit ohnmächtigen Verwünschungen auf die Flüche der Monatti. Oh Herr im Himmel, erbarme dich! Monatti, Bettler, Kommissario, Salva, Teufel! Gute Frau, dient hier ein junges Mädchen vom Lande, die Lucia heißt. Sie ist nicht mehr hier, geht! Ein Augenblick, bitte, bitte! Wo ist sie? Im Lazarett! Nur einen Augenblick, um Himmels Willen! Hat sie die Pest? Ja, sicher! Das ist aber eine Neuigkeit! Geht! Wartet! Wie lange ist es her? Auf ein Wort! Barmherzigkeit! Renzo schlägt gegen die Tür. Da schreit eine Alte. Salva! Was zum Teufel? Wer? Ich? Du lügnerische Hexe! Schweig! Der Schrei setzt sich durch Straßen und Plätze fort. Pack dich! Pack dich! Pack dich! rennt zu Flüchte. Sein Zorn wird zu Wut, seine Angst zu Verzweiflung. Er zieht sein Messer. Da kommt der Mutant, kommt! Dann springt er mit Anlauf mitten auf einen der Leichenkarren zwischen die Toten und die Monatti, die betrunken eine Flasche kreisen lassen. Oh, bravo, du stellst dich unter den Schutz der Monatti. So bist du sicher wie in einer Kirche. Verlass dich drauf. Ja. Es lebe der Tod! Und es sterbe das Gesinde! Warte, du hier, Gesinde! Einer von uns ist mehr wert als 100 von diesen Feiglingen! Los, trink! Danke, ich habe mir das Leben gerettet, das muss ich sagen, aber Durst habe ich keinen. Na komm, trink auf unsere Gesundheit! Trink. Los, trink! Wenn nur es die Seuche aufhört, dann wollen die uns doch alle baumeln lassen. Aber die Monatti sollen allein übrig bleiben, um in Mailand ein lustiges Leben zu führen. Jawohl! Trink! Trink! Es lebe der Tod! Es lebe die Seuche! Ich danke euch für eure Barmherzigkeit. Gott vergelt euch! Gott vergelt euch! Lauf! Lauf, lauf! Ach, salber Männchen, du wirst Mailand nicht ausrotten! Renzo ist betäubt und müde vom Anblick des vielen Elends. Er geht durch das Tor des Lazaretts und bleibt einen Augenblick mitten im Säulengang unter einer Wölbung stehen. Lucia. Wird er Lucia hier finden? Lebt sie? Renzo sieht einen Kapuziner vorübergehen und gleich wieder zwischen den Hütten verschwinden. Einen Kapuziner, der von Ferne, so schnell er auch geht, ganz den Gang und die Gestalt von Pater Cristoforo hat. Renzo sucht in tiefer Erregung, bis er ihn endlich mit großer Freude wieder sieht. Vor einer Hütte sitzt er und löffelt Suppe. Pater Cristoforo, seid ihr Pater Cristoforo? Renzo. Oh, wie geht es, Pater? Ach, Renzo. Wie geht es? Besser als all den Unglücklichen, die du hier siehst. Seine Stimme ist schwach. Dich hier wieder hohl, zu sehen. Ja, so verändert, wie alles andere an ihm. Nur das Auge ist noch wie früher und es glänzt etwas darin, als ob die Menschenliebe frohlockt, sich ihrem Ursprung nahe fühlt. Aber warum bist du hier? Warum setzt du dich der Pest aus? Die Pest, die habe ich schon gehabt, dank dem Himmel. Ich komme, um Lucia zu suchen. Ist Lucia hier? Ja, ich hoffe, dass sie noch hier ist. Ich hoffe bei Gott, dass sie noch hier ist. Habt ihr unterdessen geheiratet? Ist Lucia deine Frau? Ach, lieber Pater, nein, sie ist noch nicht meine Frau. Ihr wisst nichts von dem, was geschehen ist? Nein, seit Gott mich von euch getrennt hat. Ach komm, Lorenzo, iss einen Teller Suppe mit mir. Und so beginnt Renzo zwischen einem Löffel und dem nächsten die Geschichte zu erzählen. Wie Lucia entführt wurde und alles andere. Und jetzt bin ich hier, um sie zu suchen. Zu sehen, ob sie noch lebt und ja, ob sie mich noch will. Denn weißt du nicht, Renzo, dass hier Männer und Frauen getrennt sind, dass es den Männern verboten ist, bei den Frauen einzutreten, wenn sie nicht besondere Erlaubnis haben? Aha. Was soll ich tun? Hör mir zu, Renzo. Achte gleich auf die Glockenschläge. Die wenigen Geheilten werden heute hinausgeführt. Stell dich beim letzten Glockenschlag dorthin. Und schau, ob sie dabei ist. Und wenn Gott es nicht gewollt hat, so musst du da drüben suchen. Pater Cristoforo zeigt auf die andere Seite des Gebäudes, die den Frauen zugewiesen ist. Wenn du ein Stückchen weiter gehst, wirst du einen Zaun sehen. Aber er ist an manchen Stellen offen. Und wenn du nichts tust, dass jemand Verdacht schöpfen kann, wird auch niemand etwas sagen. Suche sie, mein Sohn, suche sie mit Gottvertrauen, suche sie, aber sei auch bereit, ein Opfer zu bringen. Und wenn ich sie nicht finde? Wenn du sie nicht findest, Renzo. Wiederholt der Pater mit ernstem, mit erwartungsvollem und mahnendem Gesicht. Renzo. Und wenn ich ihn finde, wenn die Pest nicht schon Gericht gehalten hat, wenn ich Don Rodrigo finde. Unseliger G. Renzo, ich hatte gehofft, Gott gibt mir noch die Freude zu sehen, dass meine Lucia am Leben ist, dass ich sie wiedersehe. Aber du hast Rache im Herzen, geh deiner Wege. Nein, bitte, vergib mir. Renzo, du weißt, warum ich dieses Kleid der Kapuziner trage. Auch ich habe gehasst. Tja, aber Don Rodrigo ist gewalttätig. Schweig! Es gibt nie einen guten Grund zu hassen. Es wird dir alles zur Strafe werden, wenn du nicht sagen kannst, ich verzeihe. Renzo. Ja. Ja, Pater. Ja, ich verzeihe. Und wenn du ihn vor dir siehst, Renzo? Dann würde ich den Herrn bitten, mir Geduld zu schenken und ihm das Herz zu rühren. Gut, Renzo. Dann komm mit mir. Komm und sieh, gegen wen du Hass empfindest. Über wessen Leben du Herr sein willst. Pater Cristoforo führt Renzo in eine der Hütten. Abseits auf einer Matratze liegt ein Unglücklicher, die Augen weit offen, aber ohne Ausdruck. Das Gesicht bleich und voller schwarzer Flecken, die Lippen schwarz und geschwollen. Das Gesicht eines Leichnams, wenn nicht ein heftiges Zucken von einem zähen Lebenszeugnis gäbe. Don Rodrigo? Ja. Die Empfindung, die du jetzt für diesen Menschen hast, der dich beleidigte. Dieselbe Empfindung wird an jenem Tag Gott für dich haben, den du beleidigt hast. Renzo, segne Don Rodrigo. Und du wirst gesegnet werden. Vielleicht hängt die Rettung dieses Menschen und die deine jetzt von einem Gefühl der Vergebung und der Liebe ab. Die Prozession derer, die das Lazarett verlassen dürfen, zieht so langsam an Renzo vorbei, dass Renzo Gesicht für Gesicht prüft, ohne eines zu übersehen. Immer vergebens. So schwindet diese kostbare Hoffnung ganz und nimmt, indem sie schwindet, nicht nur den Trost weg, den sie verliehen hat, sondern lässt den Menschen, wie es fast immer geschieht, in einem noch schlimmeren Zustand als vorher zurück. Renzo kniet nieder und stammelt zu Gott, bittet inständig, klagt, verspricht. Eine jener Reden, die man nicht an die Menschen richtet, weil diese weder Scharfsinn genug haben, sie zu verstehen, noch Geduld, sie anzuhören. Gib mir Lucia zurück. Ich tue alles, was du verlangst. Alles. Renzo schlüpft durch den Zaun auf die Frauenseite des Lazaretts. Findet eine jener Schellen, die die Monatti tragen, und bindet sie sich um den Fuß, vielleicht, dass sie ihm als eine Art Pass helfen. Er verbirgt sich in dem engen Durchgang zwischen zwei Hütten. Warum Furcht, Signora? Wir haben schon ganz andere Dinge überstanden als ein Gewitter. Wir haben die Pest überstanden. Lucia! Lucia! Allmächtiger Gott! Allmächtiger Gott, Renzo! Lucia! Ich habe dich gefunden. Du lebst. Renzo, du? Was bedeutet das? Warum? Die Pest? Du bist noch schwach, aber geheilt. Du bist doch geheilt, ja? Ja. Ach, Renzo, warum bist du hier? Warum? Du fragst mich, warum? Heiße ich nicht Renzo? Bist du nicht mehr meine Lucia? Hat dir meine Mutter nicht schreiben lassen? Weißt du denn nicht, dass ich... Ja, nur zu viel hat sie mir schreiben lassen. Schöne Dinge, um sie einem armen, unglücklichen, gequälten Burschen schreiben zu lassen. Renzo, da du von meinem Gelübde weißt, warum kommst du? Warum? Warum quälst du mich? Warum? Oh, Lucia, nach so viel Versprechung, sind wir nicht mehr wir? Bist du nicht meine Lucia? Und ich, dein Renzo? Oh Herr, warum hast du mich nicht zu dir genommen? Oh Renzo, was hast du getan? Ein der Madonna gegebenes Versprechen. Ein Gelübde. Lucia, sage mir wenigstens, wenn dieser Grund nicht wäre, dieses Gelübde, wärest du noch dieselbe für mich? Oh, herzloser Mensch. Lass mich. Lucia. Vergiss mich. Geh um des Himmels Willen. Hör, Pater Cristoforo. Ja? Ich habe ihn gesprochen. Er ist hier. Er hat mir Don Rodrigo gezeigt. Er hat mir gesagt, dass ich recht daran tue, dich zu suchen. Und dass Gott mir helfen würde, dich zu finden, wie es auch wirklich geschehen ist. Wenn er so gesprochen hat, dann weil er nicht weiß... Wie soll er auch von Dingen wissen, die du, ohne jemanden zu fragen, für dich alleine getan hast? Er hat gesagt, wir sollen gemeinsam für Don Rodrigo beten. Wir beide gemeinsam. Verstehst du? Nein. Mein Sohn. Nein. Der Herr will nicht, dass wir Unrecht tun. Ich bete allein, auch für Don Rodrigo. Hat deine Mutter sich nicht danach gesehnt, uns als Mann und Frau zu sehen? Meine Mutter. Meine Mutter soll mir raten, ein Gelübde zu brechen. Renzo, du bist nicht bei Sinn. Du machst mir Angst. Ich gehe zu Pater Cristoforo und erzähle, dass ich dich gefunden habe. Ich gehe. Wir werden hören, was er uns zu sagen hat. Ja. Er wird Frieden in dein Herz bringen. Das schlagt dir aus dem Kopf. Ich sage dir klipp und klar, dass sich mein Herz niemals beruhigen wird. Nach so vielen Versprechungen. Oh, heilige Jungfrau, steh mir bei. Ich gehe. Und ich kehre zurück. Und wäre es auch vom Ende der Welt. Ich kehre zurück. Renzo kommt wieder. Renzo kommt sofort wieder. Mit Pater Cristoforo. Und der Himmel verdunkelt sich. Immer mehr. Rasch aufeinanderfolgende Blitze zerreißen die grollende Dunkelheit und plötzlich losbrechendes Donnerkrachen rollt laut von Lucia. Einer Himmelsgegend zur anderen. Ach, Lucia, aus so vielen Nöten hat der Herr dich befreit. Oh ja, aber ihr, Pater, wie geht es euch? Höre, ich kann nur wenige Augenblicke bleiben. Also sprich, meine Tochter, was ist das für ein Gelübde, von dem Renzo mir erzählt hat? Es ist eines... dass ich der Madonna gegeben habe. In großer Not. Mich niemals zu verheiraten. Ja, aber hast du denn damals nicht bedacht, dass du schon durch ein Versprechen gebunden bist? Zwei Versprechen kannst du nicht geben. Habe ich Unrecht getan? Nein, das denke ich nicht. Aber sage mir, Lucia, hast du keinen anderen Beweggrund, der dich abhält, das Versprechen zu erfüllen, das du Renzo gegeben hast? Was das betrifft, ich weiß keinen anderen zu sagen. Ich kann dich, wenn du es verlangst, von jeder Verpflichtung entbinden. Und wenn ich jemals geglaubt habe, dass zwei Menschen durch Gott vereint worden sind, dann seid ihr beide es. Und ich glaube nicht, dass Gott euch jetzt wieder trennen will. Also dann bitte ich euch darum. Kraft der Gewalt, die mir die Kirche verliehen hat, erkläre ich dich von dem Gelübde der Jungfräulichkeit entbunden und befreie dich von jeder Verpflichtung, die du damit eingegangen sein könntest. Kehre nun zu deiner Liebe zu Renzo zurück. Und jetzt möchte ich, dass ihr beide ein Andenken an mich habt. Pater Cristoforo reicht Lucia ein Holzkistchen. Darin ist ein Rest jenes Brotes, des ersten, das ich mir erbeten habe, das man mir aus Barmherzigkeit gegeben hat. Ich hinterlasse es euch. Zeigt es dermal einst euren Kindern und sagt ihnen, sie sollen immer vergeben. Immer. Alles. Alles. Hab Dank, Pater. Gott sei mit euch. Ja. Lucia? Ja. Auf Wiedersehen. Bald. Bald sind wir für immer zusammen. Sagt Renzo, der keine Worte findet, um das auszudrücken, was er fühlt. Er muss gehen und warten, bis Lucia das Lazarett verlassen darf. Renzo geht rasch auf das Tor zu. Das Unwetter bricht los. Er atmet die Luft tief ein. Und in der Auflösung der Natur fühlt er, was sich in seinem Leben gewendet hat. Hätte Renzo ahnen können, dass diese Regenfluten die Pest wegspülen, dass nach einer Woche Türen und Fensterläden wieder geöffnet werden können, er wäre noch weitaus glücklicher gewesen. Renzo geht im Unwetter bis Sesto, kommt nach Monza in der dunklen Nacht, folgt der Adda, geht in Lecco zu Agnese's leerem Haus, ist auf der Hut wegen des Haftbefehls und wandert nach Pasturo, fragt dort nach Lucias Mutter. Signora Agnese? Renzo! Signora Agnese, ihr seid am Leben. Ja. Lucia ist geheilt, ich war bei ihr. Oh Gott. Sie lässt euch grüßen, bald kann sie nach Hause zurück. Danke. Komm doch nein, herein! Nein, nein, bitte, bitte, lass die Tür geschlossen. Nicht, die Pest. Ihr habt sie doch nicht gehabt. Ich? Nein, nein. Und ihr? Ja, ich ja. Und den Mailand habe ich bis über die Ohren in der Pest gesteckt. Aber bitte, lass die Tür zu. Ihr müsst euch vorsehen, bis die Seuche gegangen ist. Wir wollen doch alle noch zusammen glücklich sein. Ja, das wollen wir. Lebt wohl. Lebt wohl. Lebt wohl, Signora Agnese. Renzo wandert zurück nach Lecco und dann zu seinem Cousin Bartolo. Und endlich ist die Pest vorbei. Und endlich macht sich Lucia zusammen mit einer Kaufmannswitwe, die sie liebgewonnen hat wie eine Mutter, auf die Reise. Endlich sind nach 3 Jahren im November 1630 in Lecco alle wieder glücklich beisammen. Die noch leben. Ah, Lucia! Endlich! Endlich! Ach. Wie geht es dir? Oh, Renzo, wie glücklich ich bin. Ah, mir geht es gut, wenn ich dich sehe. Ihre Zurückhaltung nimmt Renzo auf die richtige Weise. Er versteht sehr wohl, dass diese Worte nicht alles ausdrücken, was in Lucias Herzen vorgeht. Ich gehe nun zu Donna Bondio, um die Trauung zu besprechen. Diesmal kann uns nichts mehr trennen. Nein. Donna Bondio, sind euch jetzt die Kopfschmerzen vergangen, deren wegen ihr uns nicht trauen konntet? Jetzt kommen wir doch recht. Die Braut ist da und ich bin hier, um zu hören, wann es euch passte. Aber diesmal möchte ich euch bitten, etwas schneller zu machen. Ich sage nicht nein. Aber Donna Bondio windet sich. Er findet neue Ausflüchte, schweift aus. Ist das denn klug, mit dem Haftbefehl im Rücken seinen Namen ausrufen zu lassen? Ihr habt immer noch Kopfschmerzen. Aber hört, Hochwürden. Ich habe Don Rodrigo in Mailand im Lazarett gesehen. Der Herr sei ihm gnädig. Das hat mit uns hier nichts zu tun. Ich sage ja nicht nein. Ich spreche aus guten Gründen. Ich hoffe, noch ein Weilchen hier zu leben. Und nun stellt ja gewisse Leute vor. Es geht hin und her. Es kommt nichts beim Wortwechsel heraus. Renzo geht und beschließt, sich da trauen zu lassen, wo Lucia und er auch leben werden, in Bergamo. Aber die drei Frauen, Agnese, Lucia und die Kaufmannswitwe, wollen noch einen Versuch unternehmen und Don Abbondio umstimmen. Und wie in einem Märchen wendet sich alles zum Besten, obwohl Don Abbondio um Ausflüchte nicht verlegen ist. Ich kann kaum die Stunde erwarten, wo diese Ehe geschlossen wird. Und doch möchte ich sie gerne in Ruhe und Frieden geschlossen sehen. Ich will die Wahrheit sagen. Hier. Solange der Haftbefehl gültig ist, den Namen Lorenzo Tramaldino vor dem Altar laut und deutlich auszusprechen, das könnte ich nicht mit ruhigem Herzen. Ich wäre besorgt, ihm einen schlechten Dienst zu erweisen. Da kommt Renzo mit einer Neuigkeit ins Pfarrhaus. Don Abbondio? Ja. Ach, der Marchese ist eingetroffen. Don Rodrigos Erbe. Damit ist Don Rodrigos Tod gewiss. Er ist wirklich von uns gegangen. Ja. Das ist eine große Erleichterung für diese arme Gegend. Denn mit ihm war nicht auszukommen. Ich habe ihm von Herzen vergeben. Für Sonntag habe ich 1, 2, 3 Trauungen, ohne euch mitzurechnen. Ihr seht, was es für Arbeit zu tun gibt. Keiner wird nach der Pest ledig bleiben. Aber ihr Donna Bonio hört nicht auf zu reden. Die Trauung aber ist nun beschlossen. Der Marchese, der neue Herr auf Don Rodrigos Landsitz, kümmert sich um die Aufhebung des Haftbefehls und versichert sich bei Don Abbondio, dass Lucias und Renzos Angelegenheit geregelt ist. Ich komme, um euch Grüße von Kardinal Federigo Borromeo aus Mailand zu bringen. Befinden sich Lucia und Renzo hier? Monsignore wünscht zu hören, wie es ihnen geht und ob ihre Trauung nun erfolgt. Sobald es sich machen lässt, sind sie Mann und Frau. Ich hatte mir schon vorgenommen, seiner Eminenz zu schreiben. Aber jetzt, da ich die Ich Ehre bitte euch, mir zu sagen, wie ich den beiden Gutes tun kann. In diesem Elend habe ich meine beiden Söhne verloren. Der Himmel segne euch. Ja, ich weiß Rat. Die beiden wollen sich in Bergamo niederlassen. Und hier ihr Habengut verkaufen. Wenn ihr ihnen den Besitz abkauftet. Euer Gnaden werden nach eigenem Gutdünken entscheiden und ich habe geraten, um euch zu gehorchen. Der Marchese bietet Renzo und Lucia das Doppelte des Wertes für ihr bisschen Besitz und lädt sie für den Tag nach der Hochzeit zum Mittag bei sich ein. Und was sagt Don Abbondio am Abend des Tages? Wenn die Pest immer in dieser Weise zu Werke ginge, so wäre es wirklich eine Sünde, übel über sie zu reden. Da täte vielleicht jeder Generation eine solche gut. Und man könnte sich damit abfinden, krank zu sein, wenn man hinterher nur wieder gesund wird. Renzo, Visa Cipre, Lucia, in Oxurenturm, et Promitis te illegitim servaturum, in der Prospera et adversa. Es kommt der gesegnete Tag. Die beiden Liebenden, die einander so viel versprochen haben, gehen mit fröhlicher Zuversicht in ihre Kirche und werden von keinem anderen als Don Abbondio getraut. Voilà. Lucia, Visa Cipre, Renzo, in maritum tuum, et promittis te illi fidem servaturam in der prospera et adversa, in aegra et in sana valetutine, ut eum diligas et honoris omnibus diebus vitae tue. Volo. Quod Deus conjungit, homo non separet. Amen. Ein anderer und eigentümlicher Siegeszug ist der Gang zu Don Rodrigos Burg. Der Marchese bewirtet sie mit großer Freundlichkeit. Dann denkt die Familie Tramalino nur noch daran zu packen und sich auf die Reise in das bergamaskische Dorf zu machen. Sie werden dort nicht gleich heimisch, nicht gleich mit offenen Armen aufgenommen. Aber es bietet sich Renzo und seinem Cousin Bartolo die Gelegenheit, vor den Toren der Stadt Bergamo eine Seidenspinnerei zu kaufen. Und die Geschäfte werden glänzend gehen. Noch bevor das erste Jahr der Ehe zu Ende geht, kommt ein wunderschönes Mädchen auf die Welt, das auf den Namen Maria getauft wird. Mit den Jahren kommen noch einige Kinder dazu. Agnese hütet sie und Renzo will, dass alle lesen und schreiben lernen. Denn er sagt, wenn es diese Schelmenkünste gibt, dann sollen sie auch davon profitieren. Eine Lust ist es, Renzo seine Abenteuer erzählen zu hören. Und das Ende vom Lied ist immer, dass er die großen Dinge anführt, die er aus allem gelernt habe, um es in Zukunft besser zu machen. Was ich alles gelernt habe? Lucia, ich habe gelernt, mir die Hitzköpfe anzuschauen, mit denen ich spreche. Ich habe gelernt, keine Volksreden zu halten. Ich habe gelernt, keinen über den Durst zu trinken. Ich habe gelernt, mir keine Schellen an den Fuß zu binden, ohne vorher zu bedenken, wer mich hört. Und 100 andere Dinge. Lucia ist nicht so recht zufrieden. Ihr fehlt etwas. Und ich? Was meinst du, was ich gelernt habe, Renzo? Ich habe das Unglück nicht gesucht. Das Unglück ist zu mir gekommen. Es sei denn, du willst sagen, dass mein Fehler es war, dich zu lieben und mich dir versprochen zu haben. Renzo ist zunächst verlegen. Nach langem Reden verständigen sie sich beide darauf, dass das Unglück wohl häufig kommt, weil man es verursacht hat. Dass aber das vorsichtigste und unschuldigste Verhalten nicht genügt, um es fernzuhalten. Und dass, ob durch eigene Schuld veranlasst oder nicht, das Unglück durch Vertrauen in Gott gemildert wird. Und für ein besseres Leben nutzbar gemacht werden kann. Dieser Schluss der beiden erscheint mir richtig. Gleichsam der Kern der ganzen Geschichte. Wenn sie nicht ganz und gar missfallen hat, so seid dafür dem wohlgewogen, der sie aufgeschrieben und neu erzählt hat. Die Verlobten. Eine mailändische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert nach Alessandro Manzonis, I Promessi Sposi. Bearbeitung und revidierte Übersetzung von J. Monika Walter und Wiebeke von Sarah Peusch. Die Rollen und ihre Darsteller: Alessandro Manzoni, Michael Evers, Renzo, Silvester Groth, Lucia, Anna Thalbach, Agnese, Angelika Bartsch, Donna Bondio, Horst Bollmann, Perpetua, Rosemarie Fendel, Pater Cristoforo, Ernst August Scheppmann, Don Rodrigo, Martin Reinke, Der Graue, Thomas Thieme, Arzt Tadino, Rudolf Wesseli, Der Ungenannte, Hans-Peter Hallwachs, Bartolo, Philipp Scheppmann, sowie Bernd Kuschmann, Rainer Hohmann, Bert Huberdorfer, Volker Roos, Markus A. Becker, Eleonor Holder, Patricia Harrison, Gabriele Blum, Maria Amann, Christa Strobel, Volker Niederfahrenhorst, Horst Mendroch, Bodo Primus, Jörg Löw, Leopold von Verschür, Hussein Michael Cirpici, Bruno Vinzen. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Musik Henrik Halbrecht. Regieassistenz Christine Knecht. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustoff.